Hallo und herzlich willkommen zu Nürnberg 1. Diesmal wieder dabei der Ruhrpott-Spieler oder auch Nils. Hallo. Der Hurax bzw. Neander. Hi. Der Psycho Soldier bzw. Chris. Hallo. Und der Toastro bzw. Machen. Günther. Und ich halt, Rednex, aka Tom. Ja, ich würde sagen, ich fange mal an. Und nämlich Quake. Es kommt tatsächlich mal ein neues Spiel nach sehr, sehr vielen Jahren. Und das ist Quake Champions. Und jetzt haben sie nämlich tatsächlich klar gemacht, dass Quake Champions nicht nur mit dem neuen Modus kommen wird, den man sehen konnte. Man konnte in den Trailer bisher neue Funktionen sehen, die nicht jedem Quake-Fan gefallen haben. Und dann haben die Entwickler tatsächlich bekannt gegeben, dass man auch klassisch spielen kann. Also wie das damalige Quake tatsächlich. Und halt ohne die ganzen neuen Funktionen, sondern so wie es damals wirklich war. Das finde ich persönlich sehr, sehr cool. Auch wenn ich nicht wirklich abgeneigt bin von dem neueren Spielmodus. Bei mir genauso. Was für ein Feedback. Wie bitte? Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe halt Quake gespielt, also alle. Ja, gut, ich habe nicht. Oder eigentlich nur drei, aber. Und ich muss sagen, ich finde, also ja. so wie Quake und hier, wie heißt das? Unreal Tournament, die sind zu schnell für mich, muss ich sagen. Ja, man braucht einen relativ schnellen PC dafür, weil es geht halt da wirklich um Frames tatsächlich. Aber was mir gefällt, ist, Leute, die Doom Multiplayer gespielt haben und denen das schon gefallen hat, die könnten auch an Quake gefallen finden. Und dort haben sie sich jetzt auch dieses neue Schema mit der Panzerung und dem Leben gehalten, sodass die Panzerung und das Leben in dem neuen Quake Tournament oder Quake Champions, Quake Tournament ist ja was anderes, dass Quake Champions tatsächlich auch so aussieht. Also dass die Panzerung genauso aussieht wie in dem Doom Multiplayer von dem neuen Doom, und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Wenn da keiner was zu sagen hat, würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Dann klaue ich mir da mal die Sprachlatte oder warum mal. Das heißt. Wow. Also, deine Wortwahl einfach. Deine Latte klaut er sich jetzt. Ich glaube, du hast die schlechteste Metapher genommen, die man hätte wählen können. War das vielleicht gewollt? Nee, ich habe noch nie vorher nicht diese Metapher gehört. Das ist das also, ja, ich hab an diesen Redestock gedacht oder irgendwie. Aber gut, dann kommst du auf Latte. Ja, Latte ist nicht immer das, was du denkst. Die Latte ist auch ein großes Stück Holz. Ja. Oder beim Fußball genau. Ganz oben am Tor. Genau. Ja, okay, das ist oben. Ist genau. Beziehungsweise gut, beim Torwart zwischen den beiden Pfosten. Ja, gut. Und zwar Dark Souls 3 News, beziehungsweise generell Dark Souls News. Und zwar wird es, es gibt Figuren, so wie es bei der Dark Souls 3, wie heißt die Edition, wo du diese riesige Statue kriegst von Yorm? Prestige. Genau, die Prestige Magnus Edition. Der Profi. Yorm. Ja, der Profi. Und zwar wird es vier Figuren geben, weitere Figuren. Die Größe ist nicht angegeben, bedauerlicherweise, aber vier Figuren, einmal Artorias the Abysswalker, The Great Wolf Sith und Solaire of Astora. Die sind bekannt und man weiß schon das Aussehen und das Rauskommen von Solaire, und zwar, man kann es vorbestellen bis zum 24. März, also würde ich auch erwarten, dass es am 24. März kaufbar ist. Und man kann zwei Versionen haben. Einmal, wo er gerade gesummoned wird vom gelben Zeichen. Und einmal so, wie er einfach so da steht und die Sonne predigt. Oder preist. Warte, preist, danke sehr. Falsches Wort. Deine Figur wird um die, also es gibt, ich glaube, drei Versionen. Eine kleine für 294,99. Ja. Eine mittlere für 344,99. Und eine große für 369,99. Das ist auch überhaupt nicht teuer oder so? Nein, Dollar aber. Dollar. Ja. Das ist aus Stein, würde ich sagen, oder? Ich glaube, die wie Yorm. Plastik. Ich würde sagen, das ist halt hier so wie, also dieses Hart-Kunststoff. Hartplastik. Okay, bei Yorm war ja aus Stein. Ich guck mir das gerade an. Ich habe auch das Bild gerade vor mir. Einfach der Name, wenn du den Solaire of Astora mit in beiden Versionen kaufst, heißt das zusammengepackt die Jolly Cooperation Super Combo Edition. Ja. Ja, Jolly Cooperation ist halt geil. Wenn man sich nicht entscheiden kann, kann man beide Versionen für 639. Jo. Aber an sich einfach, das ist einfach genau dieselbe Statue, die Praise the Sun Edition davon ist einfach nur orange. Ja, halt golden, weil er halt von den Sunbros ist. Jeder, der sagt, so durchlässig zu sein. Oder dass man sie sogar Licht drinne hat oder so. Was gar nicht so schlecht sein. Das ist von dem Bild jetzt nicht wirklich zu erkennen. Das sieht jedenfalls so aus, als würde man auch Licht irgendwie drin haben können. Ich fände das nicht schlecht. Wäre auf jeden Fall geil. Aber für den Preis würde ich es mir nie und nimmer holen. Ja. Ganz ehrlich. Ja, aber nee, ist auch nicht reich. Das ist ein billiges Jorm. Mit 1100 oder 1200. Ja, aber du hattest auch das Spiel dabei. Ja, das macht ja auch so viel aus. Wow. Ja, gut. Das Spiel kostet, du hast es in der Steelbook Edition gekauft, da war es 55 Euro. Da hast du eine, sagen wir mal, 200 Euro Plastikfigur nochmal gehabt. Plastik. Dann hast du eine Karte. Dann hattest du hier so eine Aufnäher für deine Hosen oder so. Oder Tasche. Warte, Moment, ich guck gerade selber mal. Ja gut, stimmt, der Astora ist wahrscheinlich aus Plastik. Da ist mein Witcher. Weil ja, aber es kam gestern raus, 24. März war gestern sogar. Also eine Karte habe ich bei The Witcher auch dabei. Und das ist die Standard-Edition. Aus Stoff? Nee, aus Stoff ist nicht. Aber ich habe zwei Aufkleber. Okay, jetzt nur noch einen, weil ich einen benutzt habe. Und einen Danksagungsbrief, das hat nicht jedes Spiel. Das hat auch Dark Souls nicht. Nicht mal die Special Edition. Ja. Nee, hat sie nicht. Und ich habe gerade anstatt Hosen bei dir was verstanden. Ich habe Hoden verstanden. Ein Aufkleber oder ein Anhänger für den Hoden. Wenn man merkt einfach wieder, wie erwachsen wir alle sind. Ja. Was war das für ein Lacher? Das war der Kracher des Tages. Ja, des Jahres. Das Jahrtausend. Also noch ist das Jahrtausend nicht rum. Also da kann noch was kommen, was ein bisschen besser ist. Ja. Mal gucken. So. Hat sonst noch jemand was zu den Dark Souls Figuren? Allzu teuer. No. Ja, allzu extrem zu teuer, finde ich. Naja, wenn man Figuren sammelt, vielleicht nicht, aber. Ja, aber das sind sogar günstig im Vergleich zu anderen Figuren, die man kriegen kann. Ja, aber wozu soll man sich Figuren dahinstellen? Ich finde, das ist nichts Sinnvolles. Naja, es kommt drauf an. Ich persönlich zum Beispiel habe damals extrem von Metal Gear Solid 5 den Cehalanthropus, diese Modellstatue, angehimmelt. Und ich hätte sie immer noch gerne, aber 130 Euro ist halt auch immer noch viel. Mhm. Aber es ist einfach so, wenn du das dann schon stehen hast bei dir, ich habe ja auch hier den roten Baron aus Lego stehen, obwohl das nicht unbedingt jeder haben muss. Den habe ich auch, der ist schön. Das ist uraltes Lego-Set, aber ich meine, ich habe es hier trotzdem stehen, weil es einfach cool aussieht. Und dasselbe ist es ja bei den Figuren. Mhm. Wobei da ja auch Geschichte hintersteckt, ne? Ja, also bei allem steckt was hinter. Ich meine, das sind ja nicht irgendwelche Figuren, die jetzt einfach gemacht wurden, hey, das sieht voll cool aus. Sondern es ist ja bei Dark Souls-Figuren ist ja tatsächlich die Dark Souls-Story dahinter. Das ist ja schon ordentlich was. Und bei dem Roten Baron hier ist ja zum Beispiel tatsächliche Geschichte dahinter. Was wolltet ihr sagen? Ich würde sagen, erstmal Leander. Okay, wo man sagen muss, die Story von Dark Souls, die muss man sich so ein bisschen selber zusammendichten. Im Spiel kriegt man so ziemlich nichts mit. Du hast halt eine Mission, aber so wie diese Welt entstanden ist und warum du diese Mission hast, weißt du nicht. Nicht genau auf jeden Fall. Ja, es gab aber auch mal irgendwie einen Contest dafür, dass sie irgendwie ein Preisgeld vergeben wollten für den, der die Dark Souls Story am besten erklärt. Weil genau, sie selber keine Ahnung haben. Das finde ich eigentlich genial. Stimmt, und ich glaube, Vati Vidya hat das gewonnen. Ich bin mir aber nicht sicher. Wer hat das gewonnen? Vati Vidya, das ist ein YouTuber, der halt Dark Souls Story macht. So, ja. Also, aber an sich, ich finde das schon genial einfach, dass sie selber nicht wissen, wie ihre Story zusammenpasst und dann denken sie sich, weißt du was, dann geben wir einfach ein Preisgeld raus. Und machen das dann für uns. Tja, so einfach geht das, ne? Mhm. Und diese Story ist, kriegst du halt hauptsächlich zusammen, wenn du Item-Beschreibungen liest und NPC-Questlines folgst. Sonst kriegst du die Story nicht mit. Hm. Dann würde ich sagen, geht's weiter, ne? Wer will, wer hat noch nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir der Reihe nach, dann ist jetzt Nils dran. Ne, von wegen. Magnus ist dran. Ich? Magnus ist weg, also ist Nils dran. Gut, dann nehme ich das Zepter in die Hand und die Latte. Unsere Sprachlatte. Genau. wir befinden uns wieder bei Gran Turismo Sport, das Spiel, was wir jetzt, glaube ich, schon zum zweiten oder dritten Mal ansprechen. Mittlerweile sind sie jetzt in der Beta gestartet. Am 20. März allerdings. Das auch nur zunächst für die USA. Und das auch nur an ausgewählte Spieler, also noch nicht wie ich, dass man sich da in großer Masse anmelden kann und die Beta ausprobieren kann. Jeder, der vorher das Spiel oder die Beta spielen möchte von den ausgewählten Leuten, muss sich eine 14 GB Datei runterladen auf die PlayStation 4. Also mit, derzeit nur für die PlayStation 4 möglich, die Beta. Was ist groß zu sehen? Also es gibt schon einige YouTuber, die das wie ich aufnehmen durften und veröffentlichen durften. In erster Linie gehen natürlich durchs Menü, zeigen wieder, wie es aufgebaut ist. Da ist Gran Turismo seinen alten Zügen tatsächlich treu geblieben. Genauso mit dem Wartebildschirm oder in dem Vorschaubildschirm, dass du dein Auto an verschiedenen Punkten parken kannst und schöne Hintergrundbilder einstellen kannst. Teilweise auch mit echten Autos und nicht nur animierten Autos. Also da hat man schon in die Trickkiste gegriffen. Für die VR für die PlayStation muss man sich noch etwas gedulden, aber es wird auch dies kommen. Das ist in der Beta noch nicht dabei. Im Großen und Ganzen so die ersten Eindrücke, die man auch in den Videos sehen kann, muss man sagen, die haben sehr, sehr viel aufs Detail gelegt. Der Autos, der Strecken. Fahrdynamik kann ich leider als Zuschauer nur ahnen, nicht wirklich drüber geben. Aber man hat teilweise echt das Gefühl, entweder guckt man Fernsehen oder sitzt genau an der Rennstrecke. Der Sound ist sehr gut bei einigen Fahrzeugen halt noch nicht. Ich denke, das wird dann, wenn es durch der Beta durch ist, dann nochmal ein bisschen dann rumgeschraubt. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, man sitzt an der Strecke und sieht die Boliden aneinander vorbeirasen. Schon wirklich geil. Also das wird auf jeden Fall ein großer Konkurrent für den Project Cars 2, was auch ja dieses Jahr rauskommen soll. Beide kommen dieses Jahr raus. Leider gibt es für Gran Turismo noch kein Datum, wann es wirklich rauskommen soll. Das ist noch, ja, mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall, was man so sehen kann, was ich auch empfehlen kann, wie ich mal nachzugucken. Es gibt einige Let's Plays, wie gesagt, sieht sehr gut aus, sehr vielversprechend und kann ein großer Konkurrent für Project Cars 2 werden. Ja, also ja, ich bin nicht persönlich der Simulationsfan. Das sollte bereits klar sein inzwischen. Ich bin eher der Arcade Racer Fan, so Open World Racing. Aber ja. Also ich würde mich jedenfalls freuen, wenn da eine ordentliche Konkurrenz herrscht, weil das ja halt für alle gut ist. Auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein Spiel, wo du als Anfänger wie auch als Profi doch sehr gut mit bedient bist. Dass die Klassen nicht vielleicht immer 1:1 alle passen, gut, das ist dann so. Das ist dann, dafür hast du dann auch mehr Straßenfahrzeuge in der Regel dabei. Aber da ist wie ich was für alle dabei und da haben sie guten Ausgleich gefunden. Ja. Ich kann leider nicht so viel davon sagen, weil ich das Spiel im Allgemeinen nicht kenne. Leider. Oh, macht ja nichts. Ich muss ja nicht alles was erzählen. Deswegen versuche ich es ja euch jetzt so gut wie möglich zu erklären. Aber hört sich interessant an. Ist es auch wirklich. Also, wirklich, was die an der Grafik auch geschraubt haben, mit der Reflexion der Sonne, der Schatten, der Sound, der sich bei der Bewegung verändert, wirklich das Detail am Auto. Also, wenn ihr schon mal irgendwie Formel 1 oder DTM oder sowas irgendwie im Fernsehen gesehen habt, wenn ihr das dann auch euch dann Gran Turismo Sport anguckt, habt ihr teilweise echt das Gefühl, ihr steht wirklich an der Strecke und sagt, Respekt, da sind gerade die echten Bullen an mir vorbeigefahren. Das ist wirklich gut animiert und da haben sie wirklich viel, viel Mühe und Zeit reingesteckt, dass das was Großes werden konnte und ich denke, in die Richtung wird es auch gehen. Also in Rennsimulationen wird sich Gran Turismo Sport und Project Cars 2 drum kebbeln, wer wie ich Platz 1 einnehmen wird. Gucken ja. wir mal. Also ich persönlich bin da schon ein bisschen interessiert und habe auch so eigene Ideen, weil man kann ja auch, wenn die tatsächlich wirklich so gut ankommen, so eine Art eigene 24-Stunden-Rennen oder halt eigene Weltmeisterschaften machen. Tatsächlich gibt es das auch zu Genüge. Ja, eben. Und dann kann man zum Beispiel da auch PlayStation VR zum Beispiel einbinden, wo die Leute dann tatsächlich an der Strecke halt zugucken können und dann halt auch wirklich da sitzen und dann, oh geil, das Rennen macht ja, ist ja richtig am... du meinst du quasi als freier Zuschauer irgendwo den Platz mit der VR-Brille suchen und dann, das ist auch eine nice Idee tatsächlich. Das wäre einfach sehr, sehr nice. Der Vorteil ist halt, klar, wenn irgendwo jemand reinfällt, ist das natürlich doof für den, aber es gibt keine Unfälle und auch du kannst dich einfach auch mitten auf die Strecke praktisch stellen. Nein, das will ich vielleicht nicht machen, aber wenn ich mir so bedenke, gerade Nordschleife, da gibt es ja so schöne Punkte, wo man sich gerne hinstellt, um dann die Fahrzeuge dann vorbeidüsen sieht, dass wenn die Hersteller wie ich sagen, wir bauen ganz viele feste Punkte hinter der Leitplanke auf, wie quasi zum Beispiel auf der Nordschleife. Und von da aus können die sich immer hin und her seppen und mit der VR-Brille gucken und das Rennen verfolgen. Das ist ja nicht, glaube ich, fände ich echt gut. Das wäre für mich, glaube ich, auch ein Kaufgrund für die VR-Brille. Nee, also für mich ist die VR-Brille momentan noch nichts. Oder es wird. Ja, das wird auch noch dauern, aber wenn der Preis dann endlich mal sinkt in Zukunft und sie auch wirklich, du musst es ja supporten, musst den Leuten ja tatsächlich Sachen bieten. Und für die Rennfahrer unter den Gamern ist ja noch nicht wirklich viel da für die VR-Brille. Naja, ich denke mal eher, wenn wir schon an die VR-Brille gehen, ist das für mich einfach so, ich mag die VR-Brille nicht. Es ist einfach nicht, weil ich nicht damit spielen kann, sondern es ist einfach nur, weil ich mittlerweile, ich habe mich mit einem Kollegen darüber unterhalten, auch über allgemeine VR-Brillen, weil er spielt damit sehr viel und etc. Und er ist der gleichen Meinung wie ich, separat, dass die VR-Brille halt nicht gut ist, ne? Weil du verschmilzt ja mittlerweile dann so stark schon, dass er nicht, als wenn du vor dem Bildschirm sitzt und du hast dein Leben noch Kreis, sondern wenn du in der VR-Brille bist, du in einer Welt. Ja, und weil irgendwann das ja auch der Sinn des Spiels ist. Ja, ja, ja, ja, aber irgendwann, Kollege und ich haben uns mal irgendwann gefragt, wenn man das mal weiterspinnt, wie lange braucht das, bis die VR-Brille so wirklich eine ganze Welt generieren kann. Das heißt, dass du dich mit so einem Link einloggst und dann in einer virtuellen Welt bist. Sagen wir es jetzt mal, ne? Aber jetzt wollen wir hier nicht in Zukunftsfantasien. Ja, Entschuldigung. Aber, also zu dem Thema kann ich wirklich sagen, VR-Brille, gerade bei Rennsport oder sowas, kann man mögen, muss man nicht, weil es gibt wirklich diese zwei Faktoren. Ich habe es tatsächlich selber schon festgestellt im Umkreis, dass einige Leute sagen, nee, das kriege ich nicht gebacken, weil mein Körper sitzt und mein Kopf ist quasi in einem Rennauto. Die Bewegung ist mir zu viel und das kriegt mein Körper nicht mit. Da wird den Leuten schlecht. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Andere Leute sagen, nee, das ist total geil. Ne? Ich fühle mich wie in einem Rennwagen. Also es ist wirklich, da gibt es Pro und Contra. Der eine sagt, nee, er kriegt das kopftechnisch nicht gebacken und wird dabei übel. Und der andere sagt, das ist das Beste überhaupt. Wirklich, das ist so ein Streitpunkt. Ich glaube, wenn die wirklich weiterentwickelt ist und auch mehr wie Torben gerade sagte, mehr Angebote gibt, könnte die VR-Brille auch endlich mal durchstarten, richtig? Also wenn ich zum Beispiel mir eine VR-Brille günstig kaufen kann, die nicht aus Pappe besteht und einem Handy, dann sondern halt eine wirkliche VR-Brille, wo sich das halt lohnt, dann werde ich persönlich auch mal reingucken, weil so Spiele wie Eve Valkyrie sehen richtig, richtig geil aus. Für mich als Sci-Fi-Fan. Aber es ist halt so, ich habe halt nicht eben mal 600 bis 800 Euro so. Und selbst wenn ich die hätte, würde ich die auch eher für was anderes ausgeben, was sich eher lohnt dann für mich. Also dementsprechend, ja, es ist also, momentan sind VR-Brillen wirklich ein bisschen zu teuer. Ja, das ist auch leider der Knackpunkt, den ich habe. Ich würde es lieben gern, ich würde es halt in erster Linie für Rennsportsimulationen nutzen, aber das ist momentan einfach zu teuer. Deswegen ist das leider für mich auch derzeit keine Möglichkeit, da dran zu kommen. Auch wenn ich es wirklich gerne ausprobieren würde. Mhm. Ja, ich hätte... Chris? Ich wollte nur sagen, ich hätte die Möglichkeit, wie gesagt, aber ich weiß nicht, ob es sich wirklich lohnt, eine VR-Brille für eine... Ja, getestet habe ich es auch schon, wie ich im Laden, aber deswegen jetzt aber die Möglichkeit, wie ich dazu, mir die zu besorgen, habe ich einfach nicht, weil ich nicht die Summe ausgeben möchte. Ja. Also das Hauptargument für eine VR-Brille ist eigentlich, geh in den Laden, wo du sie antesten kannst und setz sie auf und teste sie mal für 2-3 Minuten. Oder ein bisschen mehr, also so für 5-10 Minuten. Und dann siehst du eigentlich auch, wenn du dich so ein bisschen dran gewöhnt hast, ob es dir gefällt. Und dann nicht nur eine PSVR, sondern halt wirklich eine HTC Vive. Also das ist ja wirklich eine der besten VR-Brillen. Die beste, wenn nicht die beste. Und ja, testet es selber an und finde heraus, wie es ist. Ich habe es persönlich noch nicht angetestet, aber es interessiert mich. Hier gibt es leider nur keinen Laden, wo ich es überhaupt antesten kann. Aber ja, ich meine, wenn ich das nötige Kleingeld übrig hätte, beziehungsweise den Raum in meinem Zimmer, damit ich das aufstellen kann, dann würde ich es auch machen. Naja, viel Platz brauchst du dafür tatsächlich nicht. Ja, doch, für die HTC Vive brauchst du tatsächlich ordentlich Platz. Und ich sitze hier zum Beispiel auch nur mit gerade mal ein paar Metern Platz. Und das ist leider schon zu wenig für die Vive. Und auch wenn ich alles hier umräumen würde, würde es immer noch nicht passen. Und dementsprechend ist das eher kritisch. Ja. Man muss ja auch überlegen, so eine Brille, wie gesagt, so eine Brille ist ja eigentlich nur, dass du gucken kannst. Ne? Das ist ja, ich habe vom Kollegen schon mal eine Brille aufgesetzt für einen Rechner, was ganz interessant ist mittlerweile. Und darüber habe ich zum Beispiel Call of Duty gespielt. Ganz interessant. Sah auch echt geil aus. Problem ist halt einfach nur, du sitzt wirklich auf dem Stuhl und bewegst dich komischerweise mit. Was gar nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Ja, das kommt drauf an. Ich meine, wenn sie es ordentlich umsetzen, dann kommt es nicht so merkwürdig rüber, aber... Ich mein, nein, es ist nicht dieses Merkwürdige, aber dein vom Kopf her, dein Instinkt, weil deine Augen sehen ja was ganz anderes, als dein Körper es merkt. Und wenn du in der Brille denkst, du läufst und guckst nach links, gehst du mit deinem Körper automatisch mit, weil das ein ganz normaler Reflex ist. Weil ja, wenn ich richtig nach links gucke, geht mein Körper ja auch nach links rüber. Und wenn du diese VR-Brille aufhast oder allgemein eine Brille für einen Rechner zum Beispiel, hast du das Problem, dass du, wenn du sie anschaltest, dass du nur noch dieses Gebiet vor dir hast. Das heißt, du siehst das wie bei Rambo zum Beispiel, siehst du nur noch diese Gebiete, und wenn du erschossen wirst, dann kann das passieren, das ist mein Kollegen auch schon passiert, also nicht in Rambo 6, aber in Call of Duty, dass er nach hinten gefallen ist. Weil er geglaubt hat, er wurde selber erschossen. Und das ist ja, das genau Problem. Das ist der Punkt, was ich ja sagte. Ne? Einige Leute bringt das die Übelkeit, weil einfach im Kopf oder ne, im Gesicht, augentechnisch bist du wohl ganz anders. An deinem Körper ist aber eigentlich quasi starr auf dem Stuhl und denkt, ne, das ist das, was, wie ich sagte, dass wohl einige Leute wie ich Übelkeit verspüren. Ne? Ja. Mal wirklich ausprobieren. Wobei man mal auch sagen muss, bei der VR-Brille gibt es ja lustige Spiele, wo du wirklich mit dem Kopf dann arbeiten musst. Da gibt's, hast du so ein Viereck quasi, was du mit der VR-Brille steuerst. Da musst du wirklich deinen Kopf nach links unten, nach rechts oben und sowas. Und du musst einen Ball immer wieder gegen die Wand droppen und der wird halt verdammt schnell und sowas. Ja, sehr, sehr lustig. Sehr, sehr lustig, muss ich wirklich sagen. Aber ja, wie gesagt, gut, wir reden, glaube ich, jetzt über ein ganz anderes Thema. Ja, also, wir schweifen ab, aber an sich, ich meine, es ist noch wirklich in den Kindheitsschuhen die Technik, und dementsprechend wird das natürlich noch dauern, bis da wirklich was draus wird, aber sie müssen es halt, damit es wirklich auch angenommen wird von den Leuten und nicht zum Beispiel wie PlayStation Move damals oder die Wii nach kurzer Zeit wieder abstürzt, müssen sie sich halt wirklich anstrengen und dann halt auch Support dafür raushauen. Denn, ja, aber ich... Ja. Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Also, wenn man sich anguckt, ich meine, wenn die Switch jetzt plötzlich keinen Titel mehr bekommt und jeder Entwickler abspringt, weil sie die Titel nicht zum Laufen kriegen, dann wird die auch abstürzen und es wird wieder, und dann wird wirklich keine Konsole wahrscheinlich mehr von Nintendo gekauft werden. Und genauso könnte das dann auch ablaufen bei den VR-Brillen. Die haben so schon nicht wirklich eine große Fanbase, im Gegenteil zur Switch, die ja schon oft gekauft wurde. Und wenn die dann zum Beispiel nicht genug Spiele haben und abstürzen, dann ja, also dann ist das nicht besonders gut. Naja, momentan hakt es ja in der Fanbase ja tatsächlich nur an dem Preis, ne? Nicht wirklich an der Masse, weil du kannst viele Spiele ja wie ich auch schon mit der VR spielen, auch wenn sie nicht VR geeignet ist, dann hast du das halt eine riesengroße Leinwand vor dir in der Brille. Nicht optimal, aber schon ein Ansatz zur Lösung. Also wirklich das, was die Kaufpreise nach unten jagt, oder die Kaufzahlen nach unten jagt, ist halt der hohe Preis. Ja, das ist auch, weil die Technik neu ist. Nee, die Technik ist insofern nicht so neu, wie du jetzt denkst. Es ist einfach nur dieses VR-Brillen, ist ja einfach nur, dass du nicht mehr dieses Problem, also die VR-Brille soll dieses Problem beheben, dass du halt, wenn du die Brille ja auf hast, bist du ja direkt in dem Game drin. Das heißt, du hast umherum kein Bildschirm mehr, du hast keine Grafikeinstellungen in dem Sinn, sondern du hast ja nur noch die Umgebung. Du siehst ja mit deinen Augen die komplette Umgebung, so wie du es so siehst, ne? Also wenn ich jetzt rausgehe als Spieler. Und das soll ja so sein. Es soll ja nicht mehr, dass du einen Bildschirm hast und dann irgendwann nach 8 Stunden abkackst, weil du nicht mehr auf diesen scheiß Bildschirm gucken kannst. Das soll ja der Grundprinzip von diesen Brillen sein. Ja, aber allein die ganze Technologie ist ja noch teuer zu produzieren und das war es, was ich meine. Und ich meine, das günstigste, was man hat, ist die PSVR. Also das günstigste, einigermaßen gute, die PlayStation VR, und die ist immer noch eher mittelmäßig, weil das Tracking dank der Move-Controller eher merkwürdig ist und ab und zu echt zittrig ist. Und da denke ich mir, da kannst du nicht wirklich ordentlich Spiele mit Präzision spielen. Ich meine, ich habe mir schon Videos angesehen, wo ich selber gelacht habe, aber es ist halt wirklich so, dass du zum Beispiel dann in diesem Schießstand-Simulator stehst und die Waffe nicht nachgeladen kriegst, weil das so zittrig ist oder so ungenau, dass du das Magazin daneben haust, obwohl du mit der Hand eigentlich das richtig machst. Und ich meine, das ist dann auch... Ja. Es könnte auch am Spiel selbst liegen. Ich meine, da war auch das mit dem Granatenwerfer zuklappen, wie halt die abgesägte Schrotflinte, die man aus vielen Spielen kennt, wo du die Munition reinsetzt und dann einmal nur so einen Schwung nach hinten machst. Das ging dann auch nicht in dem Spiel. Da hat der Spielende den Granatenwerfer dann einfach weggeworfen. Aber also ich bin gespannt auf die Zukunft davon, aber momentan ist es halt einfach noch zu teuer. Mal gucken, ob wir nicht irgendwann alle im Bett liegen und nur über Links spielen. Ja, so Sword Art Online-Style. Ja, so genau sowas. Ob wir nicht irgendwann genau so sind. Naja, das wäre awesome. Das wäre schon awesome, aber nicht wie Sword Art Online. Das wäre eher... Nein, also nicht, dass wir gefangen sind, einfach nur, dass wir so spielen wie in Sword Art Online. Ja, also das wäre auch an sich cool, weil man einfach komplett drinne wäre. Es wäre halt nicht dieses Zwischending, das VR gerade repräsentiert, sondern du wärst halt wirklich drin. Und es ist halt dann nicht schlimm, wenn du mit deinem Formel-1-Wagen dann bei 200 km/h gegen die Wand knallst. Das erinnert mich spontan so viel, dass von der Erklärung gerade anhört wie Tron. Wie der Film Tron. Ja, Sword Art Online ist ja so ein bisschen, dass man dann so einen Helm praktisch aufsetzt oder so eine Brille und dann ein Helm. Dann nimmt das dein, also dann werden deine, wie heißt das, deine Gehirnaktivitäten. Genau, deine Gehirnaktivitäten übertragen. Dann wird das sozusagen zwischen der Brille und deinem Kopf hin und her geworfen, sodass du dann drin bist praktisch im Spiel. Und dann passiert das wie bei Tron, dann haben wir einen Helfer quasi, den wir selber erstellt haben und zieht uns als Feder an und lässt uns nie wieder raus. Also wenn sowas wirklich passieren sollte, werde ich der Erste sein, der weiß ich nicht. Also für die Leute, die jetzt gerade nur Bahnhof verstehen, Sword Art Online ist ein Anime, eine sehr interessante Story. Kann man sich gut ansehen. Also es wird auch von vielen Leuten, die Animes gucken, als einer der schlechtesten Animes überhaupt beschrieben. Aber ja, es ist halt Ich finde den genial. Ich wollte gerade sagen, ich finde den genial komplett. Ich habe den jetzt alles durchgeguckt, ich finde den genial. Aber zu der Technologie halt wieder, wie gesagt, zurück. Ich wüsste nicht, ob diese Technologie wirklich sinnvoll ist, weil wenn man wirklich in diesem Spiel drin ist, so wie wir es gerade genannt haben, denn irgendwann ist diese Grenze zwischen Realismus und virtuellen, irgendwann verschwimmt sie, ne? Also mit der VR-Brille passiert das ja schon, und wenn so eine Technologie sich wirklich entwickelt, dass man im Spiel selber drin hängt, das heißt, dass wir nicht mehr irgendwann Rainbow Six über einen Controller spielen, sondern selbstständig da reingehen und selbst spielen, ja, ich weiß nicht, ob man denn wirklich so... Es ist ja immer noch das Spiel, es ist ja nicht die Realität, aber ich meine, so kannst du dann zum Beispiel auch Autofahren lernen oder halt deine Leute trainieren, ohne dass sie tatsächlich in Gefahr sind. Ja, aber du kannst deine Soldaten sich gegenseitig abknallen lassen, in Häuser kämpfen, und es passiert ihnen halt nichts. Obwohl, ja, Soldatentraining, Krieg sollte an sich nicht geschehen, aber du kannst es halt verwenden und es entsteht halt kein Schaden, wenn was schief geht. Ja, aber gut, wie gesagt, ne, es gibt aber Menschen, wenn sie in so einer virtuellen Welt sind und alles machen können und tun können, dann verschwindet diese, wie nennt man das im medizinischen Fall, die Hemmschwelle des Menschen. Das heißt, wenn du in diesem virtuellen Spiel wirklich bist und töten kannst, ohne Ende, selbstständig, mit eigenem Körper, Willen, ob das denn nicht irgendwo so drauf einfügt, dass du im realen Leben, weißt du, ich das meine? Ja, aber das musst du wieder bedenken, dass es meistens bei den Leuten schon psychologisch sozusagen vordestiniert ist. Das überhaupt nicht? Naja, egal. Ja, das ist vordestiniert meistens, wenn sowas passiert, aber das werden wir noch sehen. Aber ja, ich würde jetzt mal sagen, perfekte Transition, kann Magnus nämlich jetzt weitermachen mit seiner nächsten News, die perfekt zu VR passt. Wenn Magnus jetzt da wäre. Nee, gerade wohl nicht. Nee, der ist gerade nicht da. Meine Güte. Schade. Das ist immer dieses perfekte Timing bei uns. Dann würde ich sagen, das nicht. Oh, ich sehe gerade, Chris hat eine ganz interessante erste News. Was? Ach, nicht die. Worüber wir vorhin geredet haben, ne? Was, ja, genau, das ist für die ganze Zeit. Aber ich, ja. Ja, das wäre doch eigentlich sinnvoll. Ich meine, es passt gerade zu der VR-Brille auch in Austin. Ich hatte mir gerade so schön gedacht, weil wir gerade bei VR sind, kann Magnus ja noch eben über Fallout 4 VR reden. Das wurde ja angekündigt. Magnus, der holt sich gerade was zu essen. Das ist sehr praktisch, dass er das gerade jetzt machen muss. Ich weiß nicht, sollen wir auf ihn warten oder sollen wir weitermachen? Naja, musst du entscheiden. Die perfekte Transition ist jetzt sowieso schon ruiniert. Wollte ich gerade sagen, das ist schon im Arsch. Ja, das ist, aber naja, ich würde sonst, wenn ich mal sagen, kloppe ich einfach mal was anderes dazwischen. Nämlich, es sind Call of Duty Promo-Bilder aufgetaucht. Wahrscheinlich zum nächsten Teil des Spiels. Und es scheint sich tatsächlich um ein zweites Weltkriegs-Shooter zu handeln. Also. Hey, hip hip. Ja, also, es scheint wirklich den Namen ganz kreativ Call of Duty World War 2 zu tragen. Also Call of Duty WW2. Und, ja, ich meine, es sind Szenen von D-Day auf einem scheinbaren Poster, beziehungsweise Bild. Es scheint tatsächlich mehrere Steelbook-Versionen zu geben. Eine, wo halt Call of Duty WW2 zweimal draufsteht. Auf der einen Seite halt im Hintergrund der D-Day, oder auch Doomsday, wie man ihn damals kannte, der Angriff auf die Normandy. Dann einen amerikanischen Soldaten mit einer M1 gerannt. Auf dem anderen Steelbook und auf dem letzten halt diese Vogelperspektive auf den Strand am D-Day, wo du halt diese Antipanzer nicht Minen, das sind ja diese Stahlgitter, Panzerblockaden. Genau, Panzerblockaden. Genau. Magnus ist wieder da. Du hättest uns gerade gefehlt. Ja. Also das erkläre ich. Also dann gibt es tatsächlich noch ein viertes, wo du halt von hinten amerikanische Soldaten siehst. Also es scheint sich tatsächlich wirklich um Zweiten Weltkrieg zu handeln. Das ist nicht mehr wirklich bestreitbar. Und es sind tatsächlich nicht komplette Bilder. Man sieht bei jedem der Bilder so einen kleinen Strich, der anscheinend irgendwo hinführt zu einer Erklärung oder so, wie man es auf den Special Edition Bildern von verschiedenen Spielen immer sieht, wo dann die Erklärung dazu ist und noch mehr drauf ist. Und es könnte sich um einen Leak handeln. Es könnte auch einfach nur ein Fake sein. Also da ist man sich noch nicht sicher. Aber persönlich würde ich sagen, wenn das tatsächlich das nächste Call of Duty ist, von Sledgehammer auch, dann das könnte sehr, sehr gut werden. Also es könnte genial werden. Ja, man gehen dir auch die Ideen aus, ne? Mittlerweile sind sie in der Zukunft gewesen, mittlerweile waren sie in der Vergangenheit. Man muss ja bedenken, damals, der letzte Zweite Weltkriegsteil war ja tatsächlich World at War. Und das ist schon sehr, sehr, sehr lange her. Das ist ja auch schon, der ist ja nicht so, schon so gut gealtert und dementsprechend. Aber es ist, wie gesagt, ich finde, es ist nichts Neues. Ich meine, ich habe jedes Call of Duty jetzt mittlerweile gesehen und durchgespielt und mittlerweile, weiß ich nicht, jetzt wieder ein zweites Weltkrieg aufzuwärmen und das ist wieder dieses, wie betonen das mittlerweile Call of Duty Spieler, es ist einfach eine neue Aufsetzung von alten Spielen, mehr ist das nicht. Ja, das ist einfach nichts anderes. Es ist einfach ein Reskin praktisch, aber ich bin mir da tatsächlich nicht so sicher, wenn man guckt, Advanced Warfare ist ja auch aus dem Nichts tatsächlich entstanden, nur auf der Engine und hat auch was Neues reingebracht bei Sledgehammer und diesmal könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie da irgendwas reinbringen, dass dieses Spiel zwar zum alten Call of Duty zurückhilft, das, was man tatsächlich aus Black Ops 1 und World at War kennt, aber halt wirklich einen neuen Twist reinbringt, der nicht so schräg ist, wie jetzt die Jumpsuits, die man in Advanced Warfare hatte, oder gleich Exoskelette oder ganz verrückt Cyborg-Fähigkeiten in Black Ops 3, sondern halt wirklich etwas Simples, aber Effektives. Dass das Spiel halt nicht wirklich der alte selbe Brei ist, aber halt wirklich noch Spaß macht. Wenn man guckt, ich meine, Call of Duty versucht eigentlich tatsächlich jedes Mal zu innovieren. Die versuchen jedes Mal was Neues zu machen, aber es kommt jedes Mal schlecht an. Und wenn man dann zu Battlefield drüber guckt, die haben eigentlich, sind sie zurückgegangen in den Ersten Weltkrieg, haben ein bisschen was verbessert. Und das war's eigentlich. Also Battlefield wird dafür gelobt, eigentlich nicht viel zu verändern, obwohl sie jetzt Ersten Weltkrieg haben, was sehr, sehr geil ist. Das soll jetzt nicht heißen, dass es schlecht ist. Oder dass das Spiel Battlefield schlecht ist, während Call of Duty halt versucht, jedes Mal zu innovieren. Und ich meine, wenn du jedes Jahr einfach nur dasselbe Call of Duty hättest, dann wäre ja auch irgendwie... Also ich meine, die Leute inzwischen einfach nur gelangweilt sind von selben Call of Duty jedes Jahr. Ich meine, das läuft jetzt schon seit Ewigkeiten, dass jedes Jahr ein Call of Duty rauskommt dementsprechend. Mal sehen, also ich hoffe, dass das ein zweites Weltkriegsspiel ist. Mir hat persönlich Infinite Warfare sehr gefallen, jedenfalls der Singleplayer. Aber es ist halt nicht für jeden was und Zweiter Weltkrieg scheint den meisten Leuten tatsächlich eher zu gefallen. Sieht man ja schließlich an den Verkaufszahlen von Battlefield 1, auch wenn es ein Erster Weltkrieg-Shooter ist, es ist halt Vergangenheit und das gefällt anscheinend sehr, sehr vielen Leuten. Bist du fertig mit deinem Thema? Ich habe einen richtig geilen Übergang dazu. Oh, dann würde ich sagen, hau raus, ne? Das geht nicht um Battlefield 1. Stell das so vor. Und zwar gibt es ein Armor-Upgrade mit verschiedenen Veränderungen. Speziell dazu ist das Munition- und Waffensystem, was sich jetzt verändern wird. Das heißt, das neue DLC wurden ja vor Susu schon Veränderungen hervorgebracht, neue Waffen und das etc., neue Karten. Wird aber jetzt das komplette Waffensystem so umprogrammiert, dass es keine Verbrauchsgüter mehr sind. Das heißt, du verbrauchst die nicht, ne? Wie ganz normal, eine Granate hin, wird die abgezogen, sondern dass sie automatisch wiederhergestellt werden. Das heißt, du brauchst sie nicht mehr kaufen. Kaufen, kriegen, du weißt, wie ich das meine. Also, es ist... ich persönlich bin da eher skeptisch, weil wenn dir die Granaten selber wiederhergestellt werden, das ist kritisch. Also, ich weiß nicht, handelt es sich tatsächlich um Granaten oder nur um die speziellen Fähigkeiten von jeder Klasse, wie den Mörser? Nein, Das ist Granaten, das steht, wie gesagt, ich gucke da, ich habe da gerade nochmal geguckt, ich kann dir das auch nochmal gerade so nennen, so handelt es sich bei den Granaten und anderen Explosionswaffen nicht mehr um Verbrauchsgüter. Und diese werden nun nach einer gewissen Zeit automatisch wiederhergestellt. Yep. Okay, das ist... Ja, okay, ich meine... Battlefield 1 läuft ja auch auf schlechten PCs und wenn dann plötzlich überall alles explodiert, weil jeder das sofort wiederkriegt, dann da bin ich eher skeptisch. Ich meine, wo bleibt dann der Support? Also die Supporter-Klasse, wo bleibt die dann mit ihren Munitionskisten? Ja, unterbrichst du mich nicht? Genau darum wollte ich gerade. Die Überarbeitung der Supporter-Klasse wurde auch überarbeitet. Taschen und das, Entschuldigung, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, Gadgets, danke. Zukünftig nützlicher werden. Das heißt im Prinzip, du kannst nach dem Respawn hast du nicht mehr unbegrenzten Nachschub, sondern es wird auch noch begrenzt. Das heißt, du kommst nicht mehr mit voller Ausrüstung ins Schlachtfeld, sondern nur noch mit halber Ausrüstung. Dass du nicht mit diesen unfairen Vorteil hast, dass du gleich wieder reinrennen kannst und den ja schießen kannst. Diese Supporter-Klasse, wie gesagt, wird auch überarbeitet. Auch das Munitionssystem, genauso wie die Waffensysteme. Also da bin ich gespannt, wie sich das aufwirkt auf das tatsächliche Gameplay. Wir sehen, das Problem ist, das ist ja ein Update 2.0. Wir haben ja erst das Update 1.7 gekriegt. Das wiederum, das 2.0er, wird jetzt in den Testserver der nächsten Wochen eingespielt, um zu gucken, wie du es gerade sagst, deine Bedenken, halt nachzugucken und nachvollziehen, ob das gut ist oder nicht. Aber die finale Version, da wird noch ein bisschen gemunkelt, wann die rauskommt. Also es wird jetzt in den nächsten Wochen erstmal auf die Testserver gegangen und die finale Version, wann das überhaupt rauskommt wie Battlefield, da wird wieder gemunkert. Es wird einfach nichts verraten. Ja, es ist auch verständlich. Ich meine, wenn es jetzt doch nicht funktioniert und sich das durch die Community-Testserver tatsächlich zeigt, dann kommt es ja gar nicht an. Also dann wird es ja gar nicht durchgesetzt. Und das finde ich persönlich tatsächlich besser, wenn dann tatsächlich etwas, das nicht funktioniert, nicht durchgesetzt wird, weil man es dann schon sehen kann. Aber, also ich persönlich bin skeptisch, vielleicht mache ich dann tatsächlich mal die Community-Test-Version von Battlefield 1 an, um mir das anzugucken. Aber mal sehen, ne? Es wäre interessant, ne? Auf jeden Fall mal nachzugucken, wie sich das natürlich jetzt auswirkt. Ich meine, wenn da keine... wenn du es nicht kaufen oder nicht mehr kriegen musst, wie auch immer, da hast du ja keine Beschränkungen mehr. Ne? Das heißt, du kannst so viele Granaten rumwerfen, wie du willst. Halt dauert das, bis sie wiederhergestellt werden. Ne? Also auch eine gewisse Zeit. Das heißt, du kannst dich dauerhaft gleich wegwerfen. Also das war ja das Problem. In Battlefield 3 war das damals so. Auf den Konsolen hat es oft gelaggt, wenn einfach zu viele Granaten oder Explosionen da waren. Und dann haben sie die schlaue Entscheidung gemacht und haben in Battlefield 4 noch mehr Granaten reingebracht und noch mehr Explosionswaffen. Und das war dann schon wieder kritisch und hat dann tatsächlich nicht geleckt, nichts allzu viel jedenfalls, wenn nicht gerade der reinste Clusterfuck von Granaten und Explosionswaffen in deiner Nähe entstanden ist. Aber ja, ich meine, bei Battlefield 1 gibt es ja gar nicht mehr so viele Granaten, oder in sich Explosionswaffen. Aber es läuft halt auch auf eher schlechteren PCs flüssig und wenn die dann plötzlich von ca. 40 FPS auf 20 runterrutschen, weil alles explodiert, dann ist das auch nicht besonders schön. Weil nicht jeder kann sich einen PC leisten. Das stimmt. Aber man muss ja erstmal gucken, wie sich jetzt das Update im Testserver zeigt und dann werden wir sehen, ob das wirklich entsprechende gute Idee war von Battlefield oder halt es nicht rauskommt. Ne? Muss man halt gucken. Erst getestet und dann entschieden. Ja, werden wir sehen, ne? Genau. Würde ich sagen, ich weiß nicht, Lerner, willst du weitermachen? Ups, warte, stopp. Kann ich machen. Wir sind wieder alle vollkommen da, Lerner. Ja. wie Magnus es gerade eben schon geschrieben hat, du sollst kein Hearthstone spielen. Gleich werden. Ist auch so. Product Placement. Ich spiele gerade Hearthstone, weil ihr so extrem lange über Themen diskutiert und ich nicht die ganze Zeit auf einem Bildschirm starren möchte, um was zu machen. Dann starrst du auf zwei Bildschirme. Ich habe keine zwei Bildschirme. So. Telltale Games. Ich glaube, wir haben letztes Mal auch drüber geredet, über Telltale Games. Und zwar, ich meine, über, was war das nochmal? Das war... Switch, dass die Telltale Games Switch. Auf der Switch erscheinen werden. Genau, die Telltale Games auf der Switch erscheinen. Und dieses Mal ist es der extrem geile Marvel-Film. Guardians of the Galaxy wird es als Telltale Game geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ultra geil. Und, ups, habe ich gerade verschluckt. Es sind schon Preise bekannt, und zwar der Standardpreis von 24,99 €. Und wenn man vorbestellt, erhält man einen Rabatt von 19,19 €. Das heißt also, man nicht Rabatt von 19,19 €, man muss nur noch 19,19 € bezahlen. Für PlayStation Plus Mitglieder. Aber das ist jetzt der erste, ne? Nicht der zweite, der rauskommen soll. Nein, immer. Der erste. Ich meine, das wäre irgendwie dämlich, wenn die vom zweiten, also die haben noch nicht mal den ersten rausgebracht, sondern vom zweiten. Naja, hätte ja sein können, dass du quasi den zweiten schon als Vorbestellung mit dabei hast. Nein. Und das Release-Datum ist, also für die erste Episode, wie immer, ist vom 18. April diesen Jahres zu erhalten. Erhältlich. Ja, also. Ich meine, wenn dann tatsächlich auch alle Telltale Games auf der Switch erscheinen, die ich meine Guardians of the Galaxy unterwegs zocken, das wäre bestimmt nicht schlecht. Das wäre awesome. Also ich würde sagen, geht's? Nicht. Also Telltale Games zocke ich persönlich eher weniger. Ich habe mal eins angetestet, aber also, es hat ja ziemlich viele Fans und das ist ja auch nicht ohne Grund. Es ist tatsächlich eine Spielvariante, die funktioniert. Und wo man Storys und Entscheidungen einbinden kann, ohne wirklich das Gameplay zu beeinträchtigen. Und das ist persönlich, finde ich das schon sehr schön. Es handelt, also Telltale Games sind ja meistens nur auf Entscheidungen aufgebaut. Hm. Und das finde ich nicht schlecht. Ich kann sagen, ich finde, ich habe zwar nur eins, glaube ich, gespielt von Telltale Games, aber ich finde, auch angucken finde ich extrem geil. Einfach nur die Entscheidungsfreiheit, die man hat. Und die, wenn du eine Entscheidung triffst, wie sich dann die Story verändert, ins Gute oder ins Schlechte, oder vielleicht auch gar nicht, wäre schon ziemlich geil. Das wäre schon interessant. Vielleicht muss man dann doch nicht das Bein von dem einen Typen holen. Also, wer die Referenz nicht versteht, sollte egal den Subject Galaxy gucken. Sehr geiler Film. Ich wollte das Live-Werbung. I need this and a prosthetic leg. Wer weiß, vielleicht kriegen wir tatsächlich erstmal oder irgendwann mal Geld von den Leuten, weil wir konstant Werbung machen. Sind ja unsere eigenen Empfehlungen. Wir werden ja nicht bezahlt. Nee, leider nicht. Leider, ne? Das ist ja eigentlich gut. Wieso? Naja, bisschen Geld nebenbei. Wir können vertrauen, dass das tatsächlich unsere eigene Empfehlung ist und nicht, dass wir das nur sagen, weil wir bezahlt werden, ne? Ich würde trotzdem meine eigene Empfehlung abgeben, auch wenn ich bezahlt werde. Scheißegal. Na, wenn du bezahlt wirst, bist du ja in unserem Vertrag. Also, bevor wir darauf eingehen, Magnus ist wieder da. Der Zerstörer der perfekten Transitions. Würde ich sagen, gehst du mal tatsächlich auf Fallout 4 VR ein, ne? Ja. Also auf der E3 2017 wird halt von Bethesda hier Fallout 4 auf der VR angekündigt. Ich stelle mir das schon ziemlich mies vor, weil es gibt halt ja eine gewisse Mission, ich will nicht spoilern, relativ weit im Nordosten. Er spoilert. Oh mein Gott, es gibt einen Nordosten im Spiel. Spoiler. Naja, auf jeden Fall ist es halt so ein ja, es ist ein altes Haus. Die Stimmung Spoiler. Ist halt richtig bedrückend. Spoiler. Also, ja, sei leise! Handelt es sich um das gesamte Spiel? Soweit ich das verstanden habe, ja. Kein Spoiler. Also das ist schon nicht schlecht. Also die Umsetzung könnte interessant werden tatsächlich. Also ich persönlich bin aber skeptisch, dass es dann auf Konsolen erscheint. Wenn man sich an ja, und dann halt noch auf VR. Also, ich bin ja schon so ein Mensch, ich erschrecke mich gerne. Und wenn ich am PC schon fast meine Maus durch den Raum werf, schlimm wird das denn erst, wenn du so VR spielst, wenn da plötzlich so eine Horde Gude um die Ecke gesprungen kommt. Weißt du, dafür gibt es ja die sozusagen, die sogenannten Armstraps, damit du deinen Controller nicht durch den Raum werfen kannst, weil er an deinem Arm festhängt. Aber du weißt auch, ne? Ich, ohne dass ich da jetzt mal zwischengrätsche, du weißt aber auch, selbst dass du mit der VR-Brille, ne, zur Seite gucken musst. Das heißt, du siehst die im Vorfeld gar nicht wie auf dem Bildschirm. Das heißt, du siehst nur das, was deine Augen sehen. Ja, das heißt, plötzlich bekommst du Schaden, erschreckst dich erstmal, oh Gott, wo kommt das her? Ja. Muss ich erstmal umgucken, das ist schon echt schlimm. Aber stelle ich mir echt geil vor, eigentlich. Ja, Fallout VR könnte tatsächlich schon lustig werden, speziell dann mit Mods. Ja. Ich meine, wer fährt nicht gerne auf Thomas der Lokomotive durch die Gegend? Wo wir gerade dabei sind, aber so von wegen mit Erschrecken bei VR-Brillen, stelle ich mir sehr, sehr lustig vor, wenn das Dead by Daylight mit VR gibt. Ich gucke gerade bei eBay nach einer PS4 mit einer VR-Brille. Du es nicht. Also es ist immer noch zu teuer. Aber, ja, Dead by Daylight, an sich, die Umsetzung von Spielen in VR-Brillen ist an sich so ein Thema. Ja. Oh, das haben wir gerade eben schon diskutiert ausführlich. Ja, also, mal sehen. Also, ich habe jetzt nicht wirklich was zu sagen. Ich habe leider Fallout 4 noch nicht am PC angefangen. Ich habe es auch noch nicht für den PC. An der Konsole konnte ich es einfach nicht spielen, weil ja, es hat an der PS4 doch schon ein bisschen gelaggt. Das Einzige, ich hasse Fallout 4 manchmal. Das Einzige, was ich bei Fallout immer so gespielt richtig habe, war wirklich Shelter auf dem Tablet. Ja. Wow. Richtiger Fallout, ja, also ich halt, Alter. Ich habe ja, Fallout, ich hab Shelter halt Fallout gespielt. Ha? Nee, ich habe Fallout 4 auch gerade. Dankeschön. Ja, ich mag das aber, ich weiß nicht, erschreckt mich da immer voll. Fallout ist so ein Spiel, da erschrecke ich mich zu sehr. Das stimmt, aber das Schlimmste ist immer noch, du hörst von den Supermutanten nur ein Piepen. Ja, ja. Und dann denkst du dir, wo? Vorbei. Spätestens dann, wenn du dieses Piepen hörst, weißt du vorbei. Ja, dann heißt es rennen. Ich renne vor diesem Geräusch weg und renne dem zweiten in die Arme und ich fliege in die Luft. Ich stelle mir das schon in VR. Stell dir das in VR vor. Du rennst einem Supermutanten mit einer Mini-Nuke in die Arme und dann explodiert die und du sitzt da einfach, alles ist weiß und es knallt einfach so laut, dass du fast taub bist. Das muss doch schmerzhaft sein. Also wie sie das umsetzen, bin ich gespannt, weil wenn sie es zu lasch machen, dann hat es nicht den richtigen Effekt, aber wenn sie es zu stark machen, dann leidest du halt wirklich darunter als Spieler in VR. Also ich muss sagen, es gibt ja VR-Brillen schon mit Headset, ne? Ja. Die habe ich schon, habe ich bei einem Kollegen auch schon. Wie gesagt, ich habe ja einen Kollegen, der eine VR-Brille für den Rechner hat und der hat auch Kopfhörer drauf, Alter. Und dann habe ich eine Runde gespielt, Battlefield, ich musste nach 10 Minuten aufhören. Ich konnte nicht mehr. Es hat so geballert in den Ohren, ey. Alter Verwalter. Nee. So, aber ich glaube, gehen wir weiter, ne? Chris, du hast was. Ja, so aus. Wir haben keine Transition. Weil wir gerade bei Konsolen waren oder sind oder VR-Brillen, Technik, nehme ich ein Thema Pokémon. Ein sehr uraltes Thema aus meiner Kindheit, deswegen habe ich es genommen. Neuer Ableger für Nintendo Switch ist in Arbeit. Kennt ihr das mittlerweile? Die was, Nintendo die Switch? Oder Pokémon? Ja, Pokémon, denke ich, kennt jeder, ne? Der etwas Bildung hat oder ja, eine Kindheit hat. Also wir haben ja schon vor ein paar Folgen über die Nintendo Switch diskutiert. Also da, ja. Aber Nintendo veröffentlicht, ich kriege es irgendwie heute nicht gebacken. Nintendo-Plattform, Switch gearbeitet. Es wird an dieser Konsole nochmal gearbeitet. Zum Beispiel. Es ist auch sehr nice. Was ich dazu aber sagen muss, laut Gerüchten soll in diesem System nochmal was verbessert werden, umgestellt werden. Das soll eine Edition für Pokémon Go auch rauskommen. Das heißt, dass du mit dieser Switch-Geschichte auch Pokémon Go spielen kannst. mittlerweile. Ach, dieses Handyspiel war das, ne? Ja. Mhm. Oh Gott, bloß nicht. Dann auf jeden Fall mit solchem Monitor durch die Gegend, nicht auf die Straße. Genau. Es soll dafür bearbeitet werden, dass du es auch auf dieser Konsole spielen kannst. Wie es gehen soll, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Also dann nicht brauchst du ja eine SIM-Karte. Dann wird da, glaube ich, nicht sogar eine Kamera für benötigt? Nein. Tatsächlich nicht. Doch, wenn du das... Wenn du diese spezielle Funktion nutzen willst, dass du das Pokémon tatsächlich in deiner echten Umgebung fangen kannst. Ja, denn schon. Denn wirklich schon. Aber Berichten zufolge soll es auch noch eine Version von Pokémon auch noch geben zu dieser Konsole. Und die heißt Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Die werden momentan... Ja, wieder neue. Das gab es auch überhaupt noch nicht. Neben Schwarz und Weiß und X und Ü und Plus und Minus und A und B. Nee, A und B gab es nicht. Aber nein, das nicht. Soll auch noch überarbeitet werden, die Version. Aber wie gesagt, das sind wiederum Gerüchte von Game Freak. Die wollen sich noch nicht so darüber äußern. Die sind noch sehr still, was alles angeht. Ja, man muss ja sagen, bislang, immer wenn bei Nintendo irgendeine neue Konsole oder tragbare Konsole rauskam, gab es ja auch eine Neuauflage von Pokémon. Ich weiß nicht, der DS gab es dann schwarz-weiß, bei dem DS 3D gab es dann wieder was anderes. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die aufgrund der Switch jetzt auch wieder sagen, oh, da kommt ein neues Ding raus, da müssen wir jetzt wieder was auflegen. Mhm. Aber oh, Entschuldigung. Kein Ding. Aber das ist auch die Frage, wie viele von den kleinen Tierchen gibt es da mittlerweile? Ich weiß, ich hatte eine in der Ausbildung, die konnte mir, glaube ich, 105 oder sowas aufsagen, auf der Grundversion oder sowas. Mittlerweile gibt es ja so viele verschiedene Versionen. 600. Ach du Scheiße. soll ich dir sagen, wie viele Pokémon es inzwischen gibt? Ja, gerne. Alle. Gute Aussage. Also, aber... Entschuldigung, dass ich irgendjemand unterbrochen habe. Ich will das Moment zu Ende. Ja, es geht darum, dass Game Freak sogar ein Stellenangebot rausgebracht hat, um 3D-Grafiker zu suchen. Also Designer. Die suchen sogar 3D-Designer. Das wusste ich bis jetzt noch nicht. Das ist interessant, wenn man bedenkt, dass sie haben ja bereits 3D-Grafiken genutzt für... Ich glaube, das am 3DS war das Pokémon, wurde tatsächlich auch in 3D tatsächlich. Ja, das war aber schon ein Flop. Ja, naja, wie man es sieht, es wurde sehr oft verkauft. Aber sie haben schon 3D-Grafik genutzt, das muss ja also was heißen, dass sie tatsächlich nach 3D-Designern suchen. Ich meine, es könnte auch sein, dass sie einfach ihren gefeuert haben, aber das bezweifle ich eher weniger, das wäre wahrscheinlich irgendwo aufgetaucht in den News. Und ist dann vielleicht tatsächlich ein Open-World-Pokémon im Anmarsch? Das weiß ich leider momentan nicht. Das steht hier nicht, worin ich das lese. Nee, ich meine jetzt nicht als Frage, sondern als Diskussion. Ich meine, ein Open-World-Pokémon wäre ja nicht schlecht. Das wäre für mich interessant. Ja, was ist denn wieder... Ja, okay, das würde interessant sein. Das müsste ich wirklich sagen. Ich meine, vielleicht aber ist es dann mal so, dass du nicht durch das hohe Gras durch musst, um an das Haus ranzukommen, was 2 Meter entfernt ist. Ja, das wäre ja, wie gesagt, gut. Aber wie gesagt, ich glaube, meine Zeit für Pokémon ist allmählich um. Ich habe es mir gerne in der Kindheit angeguckt, aber jetzt so ein Spiel, so ein richtiges, da bin ich zu alt für. Aber wäre so für die jüngere Generation, die das noch kennt, noch spielt, oder auch die ältere, die das noch spielt, ich kenne auch ein paar, die ein bisschen älter sind, denke ich mal, wäre das eine sehr schöne Alternative. So eine dicke, fette Welt. Ja. Also nice. Die Switch ist ja darauf ausgelegt, dass man sowohl unterwegs als auch zu Hause spielen kann, weil Menschen haben halt auch Sachen zu erledigen, die halt nicht zu Hause sind, wo sie dann nicht zu Hause können. Ich meine, im Zug oder im Bus Pokémon spielen, ich meine, kannst du jetzt schon auf dem 3DS, aber dann halt auf dem ordentlichen Bildschirm und dann auch in einer offenen Welt. Das wäre schon interessant. Also das würde ich mir persönlich schon gerne angucken. Ja. Oh, das wäre interessant. also ein Klassenkamerad von mir nochmal dazu kann, glaube ich, 150 oder sowas auswendig. Von Pokémon. Das ist der Hammer. Wo soll das noch hingehen? Dass man überhaupt Pokémon auswendig kann. Ich kann Evoli. Ich kann Pokémon. Ich kenn Glumanda. Und Pikachu. Pikachu! Und Rayquaza. Ich weiß nicht mehr, was Rayquaza ist. Ich weiß, dass dann Pokémon Rayquaza heißt. Glurak. Glurak kenne ich noch. Shigi. Tigerpanzer. Turtok. Der Tigerpanzer, genau. Den darf man nicht vergessen. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt alle Pokémon jetzt aufzählen, in 2 Stunden, würde ich sagen, gehen wir weiter, ne? Okay. Wer will denn weitermachen? Also ich will diese eine Geschichte loswerden bei mir, die ist voll kurz. Dann hau raus. Und zwar geht es um das Spiel Gothicon, Lego Worlds und Horizon Zero Dawn. Genau, es gibt in Großbritannien, gibt es ja natürlich wie in jedem Land eine Verkaufsregel. Das heißt, was verkauft wird, wird statistisch aufgewertet, nicht über die Downloads, leider nicht. Also Downloadsverkäufe werden nicht dazu gezählt, muss man sagen. Aber man hat so im Einzelnen, so Einzelhandelsverkäufen zwischen den 13. bis 18. März 2017 so mal geguckt, welche Spiele momentan im Ranked sind. Und ich habe gelacht, wo ich das gelesen habe. Also Gothicon Wildlands ist ganz klar vorne, ist auf dem ersten Platz in Großbritannien. Danach kommt Lego Worlds. Tja. Also Ich hab bis heute nicht davon gehört. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Es ist so eine Art wie ein Open Air, einfach nur für Lego. So eine Art Minecraft in Lego. Ja, sowas in der Art. Das genau. Gibt's ja auch nicht. In Minecraft zum Beispiel. Nein, das gibt es nicht. Wie kommst du denn da drauf? Kennst du nicht Minecraft? Das ist wie Doch. Lego. Ja, sag ich ja. Gibt es ja noch nicht, ne? Auf jeden Fall hat man natürlich eine Rangliste erstellt. Gothicon Wildlands auf dem ersten Platz, Lego Worlds auf dem zweiten, Heroes Zero Dawn auf dem dritten, wobei ich weiß nicht, die Platzverteilung etwas komisch finde. Soll ich Zufall zahlen? Also welches wie oft? Ja, es ist ja ein Einzelhandelsverkauf, ne? Es ist jetzt nicht Downloads-mäßig, die Downloads-Verkäufe werden nicht dazu Zahlen gezählt. Zahlen dazu haben wir tatsächlich nicht. Nein, es ist halt leider nur diese, es steht halt auch in diesem einen Bericht, wo ich mir das nur ein klein bisschen durchgeguckt habe, vom 13 bis zum 18 wurde das ausgewertet, diese ganze Statistik, und wurden dann festgelegt. Wäre ja wahrscheinlich interessant zu wissen, ob Lego Worlds, sag ich mal, nur ein, zwei, so in so einem Ranking von 10 bis 50 Verkäufen mehr drüber ist als Horizon Zero Dawn, oder ob das jetzt schon wirklich in die Tausende geht, dass die mehr verkauft wurden. Das wäre so jetzt was tatsächlich, ja, was für mich interessant gewesen wäre. Was ich jetzt interessant finde, ist, GTA 5 ist auf dem 4. Platz. Yep. Dieses Spiel ist eigentlich schon sehr, sehr alt. Misst man es in Call of Duty Jahren. Aber das ist noch auf dem 4. Platz, das ist unglaublich. FIFA 2017 ist auch auf dem 4. Platz. Danach, was? Auf 5. Platz. Nein. 4 und 8, doch. Ja, aber an sich, ich meine, wenn man guckt, auch sowas wie die Minecraft Xbox Edition ist auf dem 10. von dem 12. aufgerückt. Genauso wie Infinite Warfare vom 10. auf dem 8. gerückt. Wer kauft denn, also wie oft wird das denn verkauft? Die Frage ist dann ja tatsächlich, handelt es sich da tatsächlich um mehr als 100 Spiele vor? Also dass Lego Worlds ja mehr als 100 Spiele davor ist, oder wurde es an den Tagen einfach öfter gekauft als Horizon Zero Dawn und die anderen? Ja, das ist ja diese Frage. Es gibt halt nur diese eine Woche, die angegeben wird als Statistikwert. Mhm. Aber es gibt halt leider nichts, keine Zahlen. Es ist auch schade, dass die Download-Verkäufe nicht eingebunden werden darin. Sie werden ja ausgegrenzt und die sind bewertet. Also persönlich denke ich mir da einfach nur, man sollte das mit ein bisschen mit der Prise Salz genießen. Denn, ja, ich meine, wenn The Legend of Zelda runterrutscht, und Rocket League ganz plötzlich, also vom 8. auf den 7. geht, dann handelt es sich wahrscheinlich eher um ein paar Exemplare als um 100. Ja, das muss man auch oben jetzt sagen. Ich habe jetzt gerade auch die Seite aufgemacht. Lego Worlds ist von 3 auf 2 und Horizon Zero Dawn von 2 auf 3. Also da muss wirklich eine ganz kleine Differenz, wie ich nur sein. Ja. Wo die rutschen. Ich hatte jetzt tatsächlich, bis gerade hatte ich sie nicht offen gehabt und habe mir dann überlegt, was könnte das sein, weil wenn es wirklich so ein 1000 Verkäufe Differenz ist, hätte man sagen können, so, oh, was ist da passiert? Ne? Kleine Kinder sind passiert. Genau. aber so ist das wahrscheinlich nur eine Momentaufnahme. Mhm. Ja, ich sage ja, diese Zeit, ne, vom 13. Ja. 18 halt, ne? Ja. Wurde das gemessen. Aber trotzdem schon interessant, wie das wirklich so variiert und dass sich FIFA, so es ist mein Klientel tatsächlich, wo ich mich bewege, auch FIFA immer noch in diesen Top 10 halten kann, wobei es ja kurz vor der Ablöse steht. Hm. Ja. Ja, also würde ich sagen, mache ich mal weiter. Mit was ganz Interessantem, denn CD Projekt Red, die anfänglichen Entwickler, haben tatsächlich mal etwas zugegeben. Was Oha. Sehr interessant ist. Ich muss sogar gucken, welche Entwickler es sind. Ich habe tatsächlich nicht nachgeguckt, so gut wie ich informiert war jetzt. Das war. Meine Güte, diese Namen sind aber ganz schön krass. Da als Einwand, er hat uns vor der Aufnahme alle angeschissen, wir sollen nochmal unsere News durchlesen, damit wir alle wissen. Das ist die einzige, die ich nicht gelesen habe, ne? Aber ihr habt wenigstens eure gelesen. Wir sind besser Was? Vorbereitet als sonst. Ich hab nicht mehr. Ich weiß nicht, wer ja, Iwinski du. Ist. Also es sind Iwinski, irgendein Iwinski, wo auch immer der Vorname jetzt steht. Und sein Schulfreund Michal Kicinski. Ich kann kein Polnisch. Ich würde sagen, Makin heißt es, wird das ausgeschrieben. Wie ein K. Makin. Makin. Du meinst ja, Michal. Dann er. Michal? Ah, erste Zeile. Das drittletzte Wort. Warte mal, ich zeig mir mal den Link. Ich guck mal, weil ich kann Polnisch. Es geht nicht um die Namen, sondern es geht darum, die haben zugegeben, sie hatten anfangs keine Ahnung von Spieleentwicklung. CD Projekt Red, weshalb auch der Name CD Projekt tatsächlich entstanden ist, ist, weil sie ursprünglich halt Spiele verkauft haben. Und halt dann auch dadurch groß geworden sind. Und dann haben sie sich halt gedacht, wollen wir nicht auch mal ein Spiel machen? Und die hatten halt null Ahnung. Die waren halt praktisch Noobs, könnte man sagen. Nett ausgedrückt. Ja, also sie hatten halt null Ahnung und haben sich dann gedacht, warum machen wir nicht ein eigenes Spiel? Und ich meine, ja, wenn man guckt, das ist eine der beliebtesten Spieleserien entstanden. Durch Leute, die praktisch null Ahnung von Spieleentwicklung hatten. Oh. Aber ist auch mal schön zu sehen, dass ein Projekt von 0 auf 100 funktionieren kann. Es muss nicht, aber es kann auch durch mal funktionieren. Und, ja. Aber an sich, ich habe jetzt voll die gute Transition, nämlich Spieleentwicklung, wenn man keine Erfahrung hat, das kann auch leicht schief gehen, denn Mass Effect Andromeda wurde ziemlich stark beeinflusst, unter anderem von Mitarbeitern, die keine Ahnung von Spieleentwicklung hatten, warum auch immer die mitgearbeitet hat, ich weiß jetzt keinen genauen Namen, ich will jetzt hier auch keinen ins Kreuzfeuer stellen, aber anscheinend auch durch Zeitmangel. Die Animationen sollen sehr, sehr schlecht gewesen sein und das scheint hauptsächlich daran zu liegen, dass sie diese auf eine spezielle Art und Weise machen wollten, sodass sie die noch von Hand nachbearbeiten konnten, wofür sie dann aber doch nicht genug Zeit hatten, wie es anscheinend geplant war. Und wenn sie es fixen, ist das eine Sache, aber es lässt natürlich einen üblen Nachgeschmack. Und ich meine, deswegen wurde auch schon eine Mitarbeiterin sehr stark belästigt auf Twitter. Also nicht sowas wie du bist voll doof, sondern auch wirklich krasse Sachen. Unter anderem einer der Twitter-Posts, der an sie gerichtet war, ich lese das jetzt vor, alle kleinen Kinder sollten jetzt nicht zuhören. Kann ich meinen Schwanz in dich stecken, sodass du ein paar echte Gesichtsausdrücke lernst? Das wurde tatsächlich berechtigt. Warte, das war jetzt... Man merkt jetzt, wer hier den düstereren Humor hat. Also, es klingt tatsächlich lustig, aber ich finde das persönlich echt schon wirklich krass, dass man sowas schreibt. Ja, es ist auch böse, aber... Und es ist ja nicht... Das Problem ist, es ist ernst gemeint. Es ist wahrscheinlich ernst gemeint und das finde ich nicht so schön. Also, als Witz wäre es was anderes, aber... Klar, ich meine, die Gesichtsausdrücke kommen anscheinend ein paar Mal merkwürdig rüber in Mass Effect, aber so krass, dass man Leute jetzt... speziell auch noch Entwicklerinnen, die anscheinend nicht mal wirklich im Projekt integriert waren, sowas schreibt auf Twitter. Ist schon krass. Also ob das jetzt an Zeitmangel lag oder an daran, dass einfach irgendwie recycelte Entwicklung oder das Know-how fehlte, ist was anderes, aber laut EA und BioWare hatte diese Entwicklerin nicht mal was damit zu tun und dann kriegt sie sowas auf Twitter zu hören, beziehungsweise zu lesen. Das finde ich schon krass. Aber ich meine, es ist wiederum, wir hatten auch schon Mordandrohungen und andere Sachen, die sehr, sehr schlecht waren, wie Doxing auf Twitter oder im Internet, also dementsprechend. Du? Nein. Zum Glück nicht. Achso, na dann. Ja, hört sich gerade echt so an, als ob wir mit unserem Podcast Morddrohung bekommen haben. Nein, also. So scheiße, ich bringe euch um, wenn ihr noch eine Folge macht. Yay! Nein, das hatten wir jetzt nicht, aber es gab tatsächlich auch sowohl YouTuber als auch Entwickler, die Morddrohungen bekommen haben, weil den Fans oder den Leuten das nicht gefallen hat. Ich meine, im Internet fühlen die Leute sich halt total stark. Und, ja, da haben die halt kein Gesicht, das ist das Problem. Genauso wie wir hier. Also es ist tatsächlich so, das kann gut sein, aber es kann auch schlecht sein. Und ich meine, also Leute zu beleidigen dafür, dass ein Spiel schlecht entwickelt ist, ist eine Sache. Ich meine, wenn es bei No Man's Sky könnte ich das verstehen, wenn die Leute frustriert sind. Aber hey, bei Mass Effect... No Man's Sky ist gut. Naja, für 70 Euro. Für 70 Euro. Das war eher ein 20-Euro-Titel, aber... 10. Boah, Alter, und dein Mass Effect ist da besser, oder was? Das ist noch ein Abklatsch? Mass Effect, du musst bedenken, No Man's Sky war ursprünglich als Indie-Titel geplant. Ja, nur, dass es auch für weniger Geld erscheint, aber dann haben sie sich dann aus dem Hype dann gesagt, oh, machen wir doch 70 Euro. Und dann war es ja nicht mal annähernd so weit, wie es eigentlich hätte sein sollen. Ja, aber trotzdem vom Grundprinzip aus das Spiel nice. Und, ja klar, vom Grundprinzip aus fehlt halt zu viel, da kannst du genauso gut auch jedes andere Weltraumspiel spielen. Eins, worauf wir auch nachher noch hinausgehen werden, ist Star Citizen, aber Mass Effect ist halt ein AAA-Titel. Man kann schon erwarten, dass die Animationen da passen und nicht scheiße sind. Aber ich meine, persönlich stütze ich jetzt nicht wirklich, wenn die Animationen jetzt eher mittelmäßig sind oder ich dann den ein oder anderen peinlichen Lacher kriege, wenn der in der Animation überhaupt nicht passt, solange das Spiel mir noch gefällt. Die Kleine wird auch immer niedlich, ey. Oh, Entschuldigung. Was? Ich war gerade in Gedanken. Nein, von meiner Stiefmutter, die beste Freundin, die Tochter, die kenne ich seitdem sie 13 ist. Und jedes Mal, wenn sie ein Bild hochlädt, wird sie immer hübscher halt. Weißt du, ich das meine? Nicht so, dass ich... No, ist egal. Ja, bevor wir da jetzt irgendwas rein... Nein, ja, also... würde ich sagen, gehen wir weiter mit Leander. Der hat sich ja gerade zum Sprechen gemeldet. Ja, habe ich. Overwatch. Gehen wir von diesen merkwürdigen Themen weg und ich nehme wieder die Redelasche in die Hand. Das ziehen wir jetzt knallhart durch. Das Landrost. Weil nicht das Landrost, das ist unsere Sprachlatte. Sprachlatte. Das ist die Latte, Alter. Okay. Ja, das ist jetzt alles Latte. Ich rede jetzt über Overwatch. Und zwar, ich habe ja letztens, ich glaube, vorletztes Mal oder letztes Mal schon? Ich glaube, doch, das war letztes Mal. Die News gebracht, dass es einen neuen Overhead. Nee. Ich weiß ganz genau, wann das war. Das war die zweite Folge von Podcast, meine ich, wo es geteasert wurde, dass ein neuer Held in Overwatch kommen sollte. Und der ist jetzt endlich komplett raus, auch auf den Live-Servern. Und dieser Held heißt Orisa. Tada! Tada! Und so wie zu ziemlich bei solchen Spielen jeder Held, ist sie noch OP. War ja irgendwie klar. Ich meine, ich glaube, es gibt kein Spiel, wo der rausgebrachte Held entweder overpowered, also wo er nicht overpowered oder underpowered war. Man sicher? Siehe Rainbow Six als Beispiel. Zum Beispiel. Ja, ich hätte auch an Rainbow Six gedacht. Oder LOL geht's auch. Entweder underpowered oder overpowered. Nur nie richtig. Und es gibt immer Nerfs und Buffs. Genau. Immer. Die ist ein Omnic. Das ist ein Roboter. Der vier Beine hat. Also so ein bisschen wie ein Pferd. Und eigentlich hat er Beschützerrolle. Also eine Beschützerrolle ist auch ein. Sie ist ein Tank als Rolle. Und hat dementsprechend auch die passenden Fähigkeiten. Kannst du sie denn auch als sie ansprechen und nicht als S? Ja, sie soll weiblich sein. Sie hat ein weibliches Sprachmodul, sag ich mal. Es ist ein Roboter, aber ich meine, wir sprechen so Leute wie, wenn wir über Charaktere wie Bastion reden, der eigentlich ein zweibeiniges Geschütz ist, mehr oder weniger, den sprechen wir auch als männlich an. Und genauso wie heißt der eine schwebende Dude, der immer voll gechillt ist? Zenyatta. Genau, Zenyatta. Experience Pinata? Tranquility. Zenyatta. Achso, wie langweilig. Aber ja, ich meine, die sprechen wir auch erstmal nicht an. Also, mal davon abgesehen, dass es Roboter sind, es sind Charaktere, die ja auch tatsächlich mehr Hintergrundstory und mehr Charakter haben als Charaktere in einigen anderen Spielen. Ja. Ich will jetzt überhaupt nicht auf so Spiele wie Call of Duty oder Battlefield gucken in der Story. Nein. No. Obwohl, in Battlefield ist es inzwischen besser. Und ich muss auch. Ganz, ganz ehrlich sagen, wenn wir gerade über Call of Duty und Battlefield reden, ich fand die Storys von Battlefield immer besser als die von Call of Duty. Ich fand die hatten mehr dran an sich. Ja, also das ist besser geworden, aber es gibt genug Spiele, die Charaktere haben, die keinen Charakter haben, aber jetzt fallen mir gerade echt keine ein. Ja, mir auch nicht. Aber oh, doch, wie gesagt. Oh, doch. Battlefield 4, der Hauptcharakter. Oh. Hieß er nicht dann? Oder war das der am Anfang stirbt? Der Hauptcharakter von Battlefield, der hieß. Der hat so einen. Olaf. Nein, nicht Olaf. bevor wir da zu lange drauf eingehen, also ja. Ich google jetzt, also ja, die News ist halt der neue raus. Nein, google es jetzt nicht. Sicher? Wir gehen weiter. Doch, ich google es und dann, wenn ich es gefunden habe, sag ich es. Okay, wir gehen weiter mit Magnus. Ja, Diablo 3. Haben wir jetzt noch nie drüber geredet. Und ja, ich muss schon sagen, ich habe es leider lange nicht mehr gespielt. Aber jetzt so, es wurde halt von Blizzard released, dass jetzt 400 Spieler aus der 9. Season kurz vorm Ende, wo sie ihre Belohnung kriegen, halt ja, gebannt wurden aufgrund von Cheaten. Und es sind nur noch jetzt irgendwie 100 Spieler oder sowas nur noch in der Top-Liste statt 500. Wieso wurden die 400 gebannt wegen Cheating? Weil sie gecheatet haben. Ja. Das ist ja bei jedem Spiel so, dass die Top-Liste meistens von Cheatern dominiert wird. Und du einfach als normaler Spieler halt keine Chance hast und ich finde das eigentlich recht gut, dass sie das da jetzt durchziehen. Ja, und ich finde es halt ziemlich geil, dass sie es erst am Ende der Season gemacht haben. Alle Leute denken sich so, nice, ich hab's geschafft. Und einfach gebannt. Ja, jetzt kriegst du deine Belohnung. Gebannt. Da hast du deine Belohnung. Der Bann. Deine Belohnung ist der Bannhammer. Ja, also schon zu Diablo, Bannhammer, das passt ja sogar noch. Stimmt. Ja. Den Vergleich verstehe ich jetzt nicht, weil ich kein Diablo spiele, aber naja. Ja, der Kreuzritter hat Hammer zugeschlagen. Ja, okay, das ist besser verständlich. Ich würde sagen, Nils, willst du nicht weitermachen? Sehr gerne. Sehr gerne. Wir haben jetzt. wir haben das letzte Mal schon über einen Landwirtschaftssimulator gesprochen, der aus Deutschland entwickelt wurde. Der große Bruder oder der Vorläufer ist tatsächlich der Landwirtschaftssimulator 17. Der eine riesengroße Community hat und die Community ist jetzt auch nicht gerade faul, was angeht, neue Mods rauszubringen. Mittlerweile sind wir bei über, Sekunde, ich hatte irgendwo die Zahl, verdammt, wo war sie? 90 Millionen Mods, die es auf dem PC und Konsole für den Landwirtschaftssimulator gibt. Eine riesengroße Menge, muss man wirklich sagen. Sehr angenehm ist es auch, wenn man im Game ist, gibt es einen eigenen Taskleiste, wo du auf das Mod-Menü einsteigen kannst oder draufgehen kannst und kannst einfach direkt da einfach nur installieren. Bei vielen anderen Spielen ist das ja so, man muss eine Datei dann erst in den Ordner von dem Spiel reinpacken, muss sie dann im Spiel installieren. Und das fällt alles bei Landwirtschaftssimulator 17 weg. Das ist, da gibt es direkt schon das Menü in-game, was sehr, sehr angenehm ist. Es gibt mehr als 250 authentische Fahrzeuge und Maschinen. Es gibt 75 bekannte Marken wie Fendt, wie Valtra. Es gibt auch viele verschiedene Maps, die ihre eigenen kleinen Verstecke haben oder eigenen kleinen Wiedererkennungsmerkmale haben. Da wird das Landwirtschaftsherz auf jeden Fall vollkommen begeistert sein. So viel, wie es da jetzt schon gibt. Und wir sind jetzt schon bei 90 Millionen. Da ist kein Ende in Sicht. Und ich denke auch, dass da ja der Landwirtschaftssimulator immer alle 2 Jahre rauskommt, also 15, 17, also 13, 15, 17, wird der nächste 19 rauskommen. Ich denke, er wird an dem Erfolg nahtlos anknüpfen und auch an der guten Community, die so fleißig in den Mods ist, auch einfach anknüpfen. Also es ist wieder eines der Spiele, wo die Mods tatsächlich, wo die Mods tatsächlich das Spiel sozusagen komplettieren. Also ich meine, mein kleiner Bruder hat sich auch Landwirtschaftssimulator geholt, aber nicht um tatsächlich Landwirtschaftssimulator zu spielen, sondern um Feuerwehrfahrzeuge durch die Gegend zu fahren und Feuerwehr zu spielen sozusagen. Genau, das kann man zum Beispiel auch machen. Es ist aber auch ein Spiel, was wir wo die Macher sagen, wir nehmen explizit die Mods der Community mit auf, weil sonst hätten sie das Menü ja nicht im Spiel machen müssen. Sonst hast du ja wie bei allen anderen, bei vielen anderen Spielen, dass du das erst mit einer eigenen Datei irgendwo runterladen musst, dann in die Datei des Spiels reinpacken musst. Da haben die Macher wie ich vom Spiel gesagt, nö, wir nehmen das, was unsere tolle Community wie ich baut, nehmen wir mit ins Menü auf. Dass der erste Schritt in die ganzen Dateien reinpacken einfach wegfällt. Die brauchen es nur installieren im Game und es ist alles da, wo es sein soll. Nett. Das ist jedenfalls schön für die Modding-Community. Ja, die ist auch sehr groß und sehr abwechslungsreich wie ich. Würde ich sagen, gehen wir weiter mit Chris. Was? Nein, doch. Doch, du bist jetzt dran. keine Wahl. Du kriegst jetzt die Sprachlatte. Hier. Scheiße, dankeschön. Nimm sie dir. Nein, das werde ich nicht fest. Tun. Das werde ich auch nicht tun. Ja. Gib sie in die Luft. Ich weiß nicht, gleich am Kopf, Alter. Nee, danke, das tut doch weh. Ist mir doch egal. Darf ich 2 Sekunden eben kurz eine Zigarette machen? Geht das? Immer dieser Raucher, meine Güte. Ja, komm, 2 Sekunden kannst du mal warten, bis ich kurz eine gemacht habe. Und dann reden wir über Titanfall 2. Das schneiden wir raus. 2 Sekunden. Das komm, mal warte. Nicht raus. Eins, alles live. 2, okay, Titanfall. Okay, das war jetzt unfair. Ja, aber wir reden natürlich über Titanfall 2. Ich glaube, letztes Mal hatte ich darüber auch geredet. Bin mir aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall gibt es ein paar Veröffentlichungen, was Titanfall 2 rausgebracht hat. Und zwar gibt es ein Trail-Upgrade, genauso wie eine Erweiterung für Titanfall 2 und ein Double-XP-Wochenende. Speziell für das neue DLC. Für Titanfall 2. Das wiederum soll vom 30. bis zum 3. April gehen. Laut Titanfalls, das DLC kommt am 30. März raus, was natürlich perfekt dazu zusammenbindet wegen dem XP-Wochenende, weil durch das neue DLC ist natürlich frei zugänglich für die Leute, die Titanfall 2 gekauft haben. Das heißt, es ist kostenfrei. Und beinhaltet eine neue Karte, Kolonie heißt sie, genau. Eine neue Waffe, das ist die R101, Premium Titan, neue Exklusion, würde ich jetzt mal schwer behaupten. Moment, ich gucke mal selber nach. Guck selber nach. Ja, ich kann auch nicht immer alles auswendig, Alter. Dann, ach, neue Exkursion. Es gibt eine neue Exekution. Ah, was süße. Auch immer der Curb-Check ist. Ja, ich weiß das auch nicht. Muss ich leider sagen. Nee, bei Curb-Check kriege ich... Kriegst du nix. Zum Kauf neue Kosmetik. Oh mein... Ah! Willst du das weitermachen oder Ich? Das... Ruhig. Das ist, wenn du den Leuten mit offenem Kiefer den Kopf auf den Randstein platzierst und nochmal drauf trittst. Das ist die neue Exekution. Das ist. Das frisst den Bordstein! Ungefähr frisst so. Den Bordstein. Das soll es jetzt in Titanfall geben. Das wird interessant. Ja. Genauso gibt es neue Kosmetika, Titan Art, North Art, 5 neue Designs, eine neue Kriegsbemalung per Titans, Camo Pack. Und Challenge Pack. 20 neue Banner und. Ja, toll, Entschuldigung, dass ich nicht alles auswendig kann. Und 20 Abzeichen. Zudem wird in diesem Upgrade auch noch natürlich ein paar Bugs ausgebessert, die gefunden wurden, genauso wie die Spielbalance verbessert. Dazu, wie gesagt, vom 30. bis zum. 3. April soll diese Doppel XP freigeschaltet werden durch das neue DLC. Das heißt, man kann im Multiplayer mittlerweile dann auch farmen, also trainieren. Genauso kriegt man eine Solo-Mission für die neue DLC frei. Der Rest kommt ja noch. Ich glaube, das DLC ist tatsächlich sogar gratis, oder? Habe ich doch gerade gesagt, ist kostenfrei. Ja, die Titanfall 2 haben. Ich war jetzt gerade ein bisschen weggetreten, aber das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich meine, sie verdienen ja ihr Geld praktisch durch die ganzen Skins, die man sich aber auch wie in Rainbow auch so verdienen kann. Das ist ja nicht schlecht. Schon. Also nee, ist nicht schlecht. Ich finde persönlich, dass Titanfall 2 und Rainbow Six da schon gute Beispiele setzen, dass man sich die Sachen so verdienen kann. Einige dann eher nicht, die dann halt so Sachen, die halt wirklich cool sind oder die halt viel Entwicklungszeit benötigt haben, aber ja. Ich finde es allgemein sehr gut, dass sie eine DLC frei, also kostenfrei hergeben und nicht, dass man die wieder bezahlen muss. Ja, es liegt aber auch hauptsächlich daran, dass Titanfall und auch wie Rainbow Six eher so ein Nischenspiel ist, was nicht jeder spielt. Aber ich finde es schön, wenn sie so die Playerbase behalten und trotzdem noch ihr Geld verdienen können, sollen sie es gerne so machen. Ja. Deswegen, ich finde es gut. Ich finde es auch gut mit dem Wochenende, doppelt XP. Selbst wenn du Quereinsteiger bist und das Spiel erst geholt hast, kriegst du die trotzdem. Also entsprechend finde ich das gerade gut, genau bei den DLC, ne? Veröffentlichung. Finde ich gut. Haben sie gut gelöst. Und das, wie gesagt, ist DLC kommt am 30. Also passt das ja mit den ganzen zusammen. Ja. Perfekt. Aber was meint ihr? Ihr drei anderen komischen Gestalten, die nichts sagen? Doch. Ja. Also, kann man nicht jeder spricht bei jedem mit, aber also ich persönlich habe mir Titanfall immer noch nicht gekauft, den zweiten Teil. Obwohl ich es voll gerne machen würde, aber ja, es ist ein sehr guter. Meinerseits habe ich den zweiten Teil auch nicht geholt, aber ich habe den ersten geholt, aber nie wirklich gespielt, der wird so 12 Stunden lang. Den ersten persönlich mache ich tatsächlich auch nicht an, weil ich den zweiten, die Beta, schon gespielt habe und das ist, ja, ich meine, es ist praktisch ein essentieller Downgrade, es ist auch ein relativ gutes Spiel, aber der zweite ist halt um Längen besser und deswegen, ja. Auch wenn man Origin Access hat und wenn man den zweiten hat, dann sollte man lieber den zweiten spielen als den ersten. Denn Story gibt es ja auch nicht wirklich im ersten. Nee, das ist es ja. Ja, im zweiten haben sie tatsächlich wirklich auf die Fans gehört und dann auch verbessert, was im ersten Teil gefehlt hat. Oder schlecht war. Ja. Es ist zwar nicht perfekt, aber sie haben immerhin auf die Fans gehört. Das ist es immerhin das erste, ne? Oh. Ja, und somit ist das eigentlich eine gute Verbesserung. Auch mit der Balance des Spiels im Allgemeinen, dass sie das auch nochmal gleich mit verbessern. Finde ich gut. Oh, dann würde ich sagen, der Magnus, machen wir weiter, ne? Ja. bleibt dir nicht mehr so viel. Ja. Neues Update für Ark Survival Evolved. Sollte man mittlerweile auch kennen, ist. Ja. Was ist das? Was ist das? Ich raste jetzt mal nicht aus, aber. Nein, für solche, die es ja, nicht ja, kennen. Ja, ja, die meisten Leute wissen, was es ist. Die Leute, die es nicht wissen, googelt das. So, ich erkläre das. Googelt das. Geil. Googelt das, habe ich gesagt. Weißt du, was nicht Google ist? Google ist dein Freund. Der Freund und Helfer in dieser Zeit. So, bevor wir jetzt Magnus noch mehr unterbrechen. Ja. So, okay, hier also es gibt jetzt den neue Kreaturen. Es gibt irgendwie so einen, ja, ich würde mal sagen, so einen Dschungelleoparden oder sowas, der an Bäumen rumklettern kann und halt hier so die Leute halt aus der Luft wegsnacken kann, so, also springt vom Baum auf die Leute rauf und tötet die halt. Yay! Dann gibt's noch Zitterale, also Riesenzitterale. Erklärt sich von selber. Noch mehr Wege zu sterben. Im ja. Wasser. Überall. Also, 3 Stück reichen schon für einen Megalodon. Wer den Megalodon nicht kennt, das ist der Urhai. Riesig, gigantisch. Ja, gigantisch, also. Das ist der große Hai. Also 7 Meter. Um er ist größer, er ist fast. 7 bis 10 Meter ist ein Megalodon gewesen. Ich glaube, er ist größer. Mhm. Gut. Und ja, es ist halt. Hier gibt es noch so einen Tintenfisch oder so, was das ist. Ich hasse Tintenfische. Ja, also nicht richtig so Tintenfisch, sondern eher diese Kette, diese. Ah, scheiße. Kalamaris? Nee, also ähnlich wie Kalamaris, nur in diesen hier Muscheln. Diese geschnörkelten Muscheln aus der Urzeit. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Ja, du meinst. Ammonit. Urzeitkrebse? Urzeitkrebse. Ja, guck dir den Link an. Also die Leute können es ja googeln. Ja, genau. So halt so eine Viecher, die versprühen dann so einen ja, giftigen Nebel unter Wasser. Ich sage noch, wie sagte Rednecks das so schön? Noch mehr Wege, um zu sterben. Tinte. Giftige Tinte. Dann kommen neue Pets für die Schulter. Es gab ja früher immer diese so eine Kleinvögel. Jetzt gibt's relativ große Vögel, die kannst du halt hier los. Also kannst du halt auf jemanden zujagen. Es ist halt ähnlich wie bei Trouble in Terrorist Town, könnte man sagen, die Taube, nur dass der Vogel nicht explodiert. Homing Missile! Okay. Aber so ungefähr. Er kann halt die Leute aus hier auch von Dinos runter snacken und töten. Vielleicht noch Homing Missile. Und den gibt's noch hier na Elektro. Ja, die explodieren ja nicht. Genau. Und Homing was auch krass ist, Ark geht ja auch immer sehr, sehr viel noch auf Neuzeit. Mit den Updates, jetzt gibt's noch hier Plasmaschilde. Ja, also, Neuzeit. Zukunft. Ja, also kannst halt mit einer Pistole dagegen schießen, es juckt nichts, Dino kann nicht durchlaufen. Ja. Also es protected halt wirklich komplett deine Base, wenn du es hast. Und man kriegt Schaden, wenn man dagegen läuft. Ich würde mal schwer behaupten, das ist nicht mehr ein bisschen Zukunft, das ist schon 2020. Nein, du meinst 5050 oder so? 2077. Es ist arg. Aber ich find's schon so heftig, dass man einfach jetzt von der Uhrzeit in die Zukunft switcht und. Ja, das ist arg, ja, arg kombiniert ja so ein bisschen beides. Also, es ist ja nicht nur Dino-Zeit für die Leute, sondern es ist ja halt auch für die Sci-Fi mögen. Es war ja immer schon so, dass es kombiniert war. Ja, ich hab's halt mal so analysiert. Ark, könnte man sagen, ist wie Hunger Games. Du bist einfach in einer riesigen TV-Show, weißt nichts davon, weil du hast niemals in der Steinzeit oder in der Dino-Zeit einen elektrischen Apparat in deinem Arm und riesige leuchtende Laserbeams. Das gab's nicht. Oder beispielsweise, wenn du zu weit rausfährst, dann hast du halt auch so eine sichtbare Wand. Keine unsichtbare Wand, ein wirkliches so ein Kraftfeldwand. Genau. Hm. Vielleicht ist es ja tatsächlich Hunger Games. Ich glaube, ich habe mal so eine ähnliche Kraftwand ist es halt auch mit der Basis. Genau, aber ich habe halt ein Hörbuch gehört, wo es, wo Kinder gekidnappt wurden und von Aliens halt auch so eine Art Hunger Games ausführen mussten. Vielleicht haben die davon die Idee genommen. Mit der Map. Oh Mann, ey. Bevor wir jetzt zu lange auf Ark eingehen, würde ich sagen, mache ich mal weiter. Schade, ich dachte, ich könnte mein letztes Thema beenden. Ja, du kommst gleich schon dran. Nämlich, ich habe gleich ein paar News für Star Citizen. Nämlich Star Citizen hat tatsächlich, es kommt bald ein neues Update, und eins davon scheint wahrscheinlich eine Art Minigame zu sein. Denn irgendwie scheinen sie gerade daran zu entwickeln, dass man eine Art Basketball-Minigame in einem Hangar spielen kann. Sicher scheint das jedoch noch nicht zu sein, aber es wäre wenigstens wieder mal ein Detail, was man haben könnte. Denn Star Citizen lebt ja tatsächlich von Details. Obwohl es noch relativ klein ist, aber es hat halt sehr, sehr viele Details und das scheint die Fans ja auch tatsächlich so zu freuen. Unter anderem kommen aber auch anscheinend weibliche Charaktere und auch dafür halt die nötige Ausrüstung, die es halt benötigt, dass man ordentlich spielen kann. Was ich persönlich eigentlich recht schön finde, da man dann auch, falls man lieber weibliche Charaktere spielt, beziehungsweise falls man weiblich ist tatsächlich und nicht gerne mit männlichen Charakteren spielt, dann halt auch mit weiblichen Charakteren spielen kann. Unter anderem kommt aber auch das Mega-Map-Feature. Dieses soll unter anderem Ladezeiten verkürzen und dazu sorgen, dass das Spiel fast nahtlos wird. Also dass man in dem Universum sich fast nahtlos umherbewegen kann. Und das auch über längere Strecken. Und persönlich finde ich das schon sehr, sehr cool. Denn Ladezeiten sind schon doof. Und auch wenn die so maskiert werden, mit einem Hyperjump oder sonst was, können die schon ein bisschen nervig werden. Aber mit einem Mega-Map-Feature, wo man sich dann fast nahtlos bewegt von einem Ort zum nächsten, wäre schon cool. Ja, man hört wieder, wie gut das Feedback ist. Ich bin da eher der Einzige, der sich wirklich für Star Citizen interessiert. Nein, ich finde Star Citizen auch geil, aber ich habe es mir nicht wirklich angeguckt. Mhm. Ja, es ist ja auch noch in seinen Kinderschuhen, würde ich nicht sagen, es dauert noch eine Weile, bevor es ein paar Jahren ist es schon sein Kinderschuhen, ja. Es ist halt crowdfunding. Also man kann es jetzt schon spielen, aber es ist halt nicht so groß, dass man direkt durchs ganze Universum fliegen könnte. Man kann zusammenspielen, glaube ich. Weiß nicht, ich bin mir gar nicht sicher. Da ich selber halt noch nicht gespielt habe. Aber es ist schon interessant. Es ist essentiell wie No Man's Sky. Nur besser. Und detailreicher. Also ja, würde ich sagen, wir gehen weiter, ne? Ja. Gehen wir weiter? Tun wir das? Tun wir das? Weiß ich nicht. Leander? Tun wir das? Nils? Ja, tun wir das? Das, okay, jetzt mal so ein Geheimnis. Ups, das war nicht gewollt. Ich spiele gerade ein bisschen vorne, weil die Diskussionen meistens sehr lang sind. Wir müssen bei For Honor. Und die News, die ich habe, sind auch für For Honor. Ist das nicht passend? Es ja, war gerade Live-Test für die News. könnte, also das will ich lieber nicht machen, weil es geht um Geld. Und zwar Microtransactions. Man hat ja in der For Honor die Möglichkeit, durch Microtransactions das, die Ingame-Währung zu holen, um sich dann die Sachen für Charaktere freizuschalten. Man kann es auch alles auch so erspielen, es dauert einfach nur sehr lange. Und ein User auf Reddit hat eine Berechnung gemacht. Und zwar, man braucht 1 Million Stahl. Man muss noch dazu sagen, also Ingame-Währung heißt Stahl. Man muss dazu sagen, man kriegt Stahl sehr wenig. Vom Spielen, einfach Games beenden, kriegt man so meistens vielleicht 100. Und wenn man Missionen macht, vielleicht 100 oder 300 extra. Also man kann sich schon ausrechnen, das dauert sehr lange. Und er hat gesagt, es braucht mal also ein Casual Gamer, wie es nennt, der so die ganze, also jeden Tag der Woche 2 Stunden spielt, braucht so um die 2 Jahre, um das zu machen. So, dann gibt es ja diese Möglichkeit, Microtransactions zu machen. Wenn man alles, absolut alles freischalten will in For Honor, muss man um die 732 Euro investieren. Das ist schon ein starkes Stück. Das, ich muss sagen, das ist sehr krank. Aber Ich finde, nein, ich finde es nicht okay. Das ist nicht okay, dass es so teuer ist, aber man kann es auch so freischalten. Also sehe ich da nichts Schlimmes dran. Ja, ich meine, für 730 Euro kann man sich auch jedes Spiel kaufen, das wir vorher genannt haben in diesem Podcast. Und das ist gerade oder wenig. Oder einen relativ guten Gaming-PC. Ja, tatsächlich schon. Ja. Nee, dann kann man sich einen PC kaufen, wo man For Honor spielen kann. Meine Rechner kostet 900. Ja gut, aber in der Regel hast du ja schon einen PC und ein Spiel. Wenn du das alles noch abziehst und dann noch die Summe für das, was du ausgeben würdest für For Honor, dann hast du ungefähr die Summe. Dann bist du dabei. Ja. Also mein PC hat 800 gekostet und er war fertiggestellt. Das heißt, ich hätte auch ein paar Socken kaufen machen können. Genau. Du kannst ja auch, ich weiß nicht, wie viel teuer ein paar Socken ist. 4 Euro. Gehen wir einfach mal von 10 Euro aus, das sind Luxussocken. Dann kannst du dir 73 Paar Socken kaufen. 73 Paar Luxussocken. Oh, jetzt kommt's, ey, Luxussocken. Ja, die sind besonders flauschig und sind trotzdem nicht so rutschig. Jetzt fängt damit flauschig, ehrlich. Die elegante aus Seide, Sockenschwarz. Oh Gott, Socken aus Seide auf 12 Euro. Ja, dann ist das schon wieder schwerer zu rechnen, weil dann sind es wieder nicht 73. Aber 36 Euro. 29 Euro. Also 10 Euro Socken kommst du nicht mit aus. Können wir auch gleich 73 Euro für ein paar Socken bezahlen, die aus Gold bestehen und Diamanten. Und dann kannst du 10 Stück kaufen. Also 10 Paar. Ja. Aber bevor wir jetzt in Sockendiskussionen übergehen, würde ich sagen, Chris, mach mal eben weiter. Also ich soll weitermachen? Auch ja, ehrlich. Nö. Doch. Warte, ich hab das gerade nicht. Doch jetzt. EA Play hat ein paar neue Spiele für dieses Jahr im Eisen. Und zwar geht es um Star Wars Battlefront 2, FIFA 2018 und neues Need for Speed, was mich nicht gewundert hat, dass das kommt. Auf jeden Fall soll dafür, dass man schon mal spielen kann, wie bei der Gamescom, wer in der Gamescom nicht weiß, wer es ist, hat sein Leben verpeilt als Gamer, tut mir ehrlich leid, sage ich jetzt schon mal voraus, gibt es ein Event in Hollywood. E-Play Event ist das. Es ist sehr, sehr interessant, soll vom 10. bis zum 12. Juni 2017 stattfinden. Im Hollywood Palladium, kennt ihr das? Warte kurz, ich guck gerade auf die Seite. Ich bin nicht so ein Typ, der Amerika kennt. Ich kenn's auch. Achso, das Hollywood Palladium. Keine Ahnung, was das ist. Das ist wahrscheinlich eine große Halle. Ja, wahrscheinlich genau. Ich denke mal, das ist ein Hotel. So eine Art Messe wahrscheinlich. Hotel, so wie die Gamescom in Köln, ne? So denke ich, ist das auch. Ja, ich gehe davon aus, es ist ein Hotel wie die E3. War das die E3? Ich glaube, das war die E3. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, die Spiele sollen da ausgestellt werden und Besucher können einen ersten Blick in Rohmaterialien wie jedes einzelne Spiel werfen und natürlich gucken, was demnächst so rauskommt. Für mich ist das eine gute Sache, bloß ich fliege nicht extra nach Amerika, um mir 3 Spiele anzugucken, ehrlich nicht. Ich guck mir gerade das Bild an. Begleite uns in eine Welt voller Spiele. Vom 10. bis 12. Juli im Hollywood Palladium oder live auf EA.com. Also ja, ich glaube, von meinem Geldbeutel kann ich mir dann eher live auf EA.com leisten als das Palladium. Genau. Also wie gesagt, es ist aber interessant, dass es ein neues Need for Speed rauskommt, allein schon FIFA. Ja gut, FIFA und die anderen Sportsimulationen sind ja quasi jedes Jahr dabei, so wie Madden und NBA. Die sind immer dabei, das ist ja auch fester Stamm und da werden ja quasi nur neue Zweige gebaut. Was aber ganz interessant ist tatsächlich, ist, dass man, ich weiß nicht, ist das das Bild von letztem Jahr oder von diesem Jahr? Dort sind tatsächlich fast alle DICE-Firmen gelistet. Ich glaube, das ist von letztem Jahr dann eher. Da zum Beispiel Visceral auch gelistet ist, obwohl tatsächlich keine Spiele von Visceral erschienen sind. Ja, vielleicht haben sie dann nur alle EA-Firmen gelistet, weil sie gerade angeben wollten. Ja, aber wenn wir gerade mal bei dieser Art Comic-Con für EA-Games, nenne ich es jetzt mal, sind. Gibt es da auch was Interessantes zu sagen, weil jetzt auch gerade angesprochen wurde, FIFA 18, dieses Fußball-Simulation. Dazu ist, kann man sagen, die DFL, also die Deutsche Fußballliga, macht eine neue Ausschreibung für die Lizenzen der ersten zwei Liga. Das heißt, theoretisch, im schlimmsten Fall könnte es passieren, dass EA keine Rechte mehr bekommt von der DFL und dann in irgendeinem anderen Fußballspiel wie Pro Evolution Soccer oder sowas die erste und zweite Bundesliga auftaucht. Eher unwahrscheinlich, aber das ist zum Beispiel was gerade dazu passt von den News her. Ich weiß jetzt, warum Visceral gelistet war. Es soll tatsächlich 2018 noch ein Star Wars Game von ihnen kommen, über das tatsächlich noch nicht viel bekannt ist. Mhm. Und es ist nicht Star Wars 1313. Das ist bekannt. Ich kann nur Jedi das lesen, was da steht, ne? Jedi Knight wäre geil. Ja, es ist also... Naja. EA Play, ich finde das persönlich so ein bisschen merkwürdig, dass sie sich da von allen anderen abgetrennt haben. Ich meine, es gibt ihnen schon einen Fokus, aber wenn sie dann immer nur so ein paar Spiele zeigen, dann, ja... Ja, aber die zeigen zum größten Teil auch die Spiele, die einfach den meisten Umsatz machen, ne? Ja, aber nicht jeder, nicht jede Newsfirma kann, oder ja, nicht alle Redaktionen können sich das leisten, eben mal zwei oder ein oder überhaupt irgendwie was dahin zu schicken. Nur für ein einziges kleines Event. Und dementsprechend, ja, es ist grenzwertig, weil du musst bedenken, sowas wie die E3 ist ja schon teuer, dahin zu fahren, fliegen, was auch immer, genauso wie Gamescom und ja, nur für ein EA-Event. Ja, deswegen, ich sag ja, so eine Art Comic-Con von EA. So im größten Format kann man sich das wahrscheinlich gut vorstellen. Schwierig, ob ich dafür wirklich dann dahin reisen würde oder sowas. Fraglich. Eher nicht. Nee, eigentlich auch nicht. Letztes Jahr vielleicht, wo Battlefield 1 zu spielen war. Wo unter anderem ich Snoop Dogg mit einem Joint im Mund. Das wird man auch so sehen. Naja, ich denke, das könnte gut sein, dass du das nächstes Jahr auch sagst, boah, ne, da habe ich ein Spiel gefunden, wäre ich mal, da hätte ich es sich dann doch gelohnt dahin. Ja, das weiß man leider vorher nie. Ich meine, über das neue Need for Speed wissen wir kaum was. Star Wars Battlefront 2 oder Star Wars Battlefront EA 2. Man muss ja bedenken, es gab ja schon Star Wars Battlefront. Ja. Aber alle waren von EA, oder nicht? Nein, oder die ersten waren nicht von EA. Nicht? Oh, okay. aber ja, man weiß halt nicht wirklich viel über die Spiele. FIFA 18 und Madden und so, NBA, das sind nicht wirklich meine Spiele und dementsprechend. Selbst da kann ich ja besser, glaube ich, das zu sagen. Aber selbst da ist noch nicht viel raus. Klar, es ist immer ein gleichbleibender Stamm, wie gesagt, man könnte es überspitzt sagen, es müssen nur die Kader verändert werden der jeweiligen Teams. Aber es wird ja auch sowas wie Ingame, ob es eine Karrieremodus gibt, sowas sich selber erstellen kann oder so, oder wie grafisch das aufgebessert wurde, ist diesmal wirklich noch sehr, sehr wenig, so noch sehr, sehr mau, was da wirklich rausgekommen ist. Also da sind noch kaum News Treues, sonst hätte ich das bestimmt auch schon mal angesprochen. Ja? Gerade für FIFA und Madden. Müssen wir uns einfach noch gedulden, dann wird das auf jeden Fall hier im Podcast auch zu hören sein, wenn da was Neues gibt. Also ich bin da jedenfalls gespannt auf das Einzige, was mich wirklich interessiert an den EA-Spielen Madden, sind die Trailer. Es gibt bei jedem Madden tatsächlich so eine Art Witz-Trailer, die sind nicht schlecht. Die sind tatsächlich sehr, sehr lustig. Ja. Aber naja, ich würde sagen, gehen wir weiter, ne? Genau, dann nehme ich mal wieder das Wort auf und ja, es hat vor einiger Zeit, in der letzten Woche. Freitag, glaube ich? Freitag? Donnerstag? Nee, Donnerstag, glaube ich. Hat es ein Update gegeben bei Rocket League. Was heißt Update? Ja gut, es ist was Neues dazugekommen. Also schon ein Update. Sie haben ein neues Spielmodi eingebracht. Der nennt sich Dropshot. Leander und ich haben ihn auch schon angespielt. Und er ist sehr amüsant tatsächlich. Was einfach ein großes, was ist das? Ein Achteck in denen du spielst, du hast keine Tore mehr, sondern hast einfach eine Fläche, die aus ganz vielen Sechsecken besteht auf dem Boden, die aufgeteilt ist in rote Hälfte, in blaue Hälfte, und der Ball, je nachdem wie oft er getroffen wird, bevor er auf den Ball auf den Boden aufkommt, jetzt sag ich Ball aufkommt, kriegt er mehr Power, und du musst halt versuchen, wenn der Ball noch in deiner Farbe ist, auf den Gegnerfeld auf den Boden droppen zu lassen. Damit werden die Felder einmal angepinkt. Und sollte das nochmal passieren, dass der Ball in dem Bereich auf die angepinkten Felder fällt, fallen die Felder runter. Das heißt, da ist ein Loch. Das Loch ist allerdings nur für den Ball. Also ihr als Spieler könnt mit eurem Auto weiterhin darüber herjagen und müsst halt versuchen, den Ball wirklich in dieses Loch reinzubekommen. Du musst aber auch tatsächlich versuchen, den Ball auch in deiner Farbe in das Loch des Gegners. Okay, nee, das ist egal. Wortwahl. War das tatsächlich egal? Ich meine, das ist egal. Ja gut, wenn sag ich mal, in Gegnerfarbe das ins Loch fallen will, wäre es quasi wie ein Eigentor. Ne? Also, okay. Also die Farbe ist tatsächlich egal, welcher Ball hat, um in das Loch zu fallen. Es wird auch immer resettet. Sobald ein Tor gefallen ist, wird die Seite, die das Tor bekommen hat, quasi, also wo das Loch entstanden ist, das wird wieder aufgefüllt, dass du eine klare neue Fläche hast. Die Mannschaft, die das Tor geschossen hat, bleibt auf den Fortschritt der angedroppten Felder, wie es vorher war. Das könnte halt auch taktisch bedingt sein, wenn man kurz vor der Verlängerung ist, dass man sagt, ja komm, wir versuchen so spät wie möglich das Tor zu machen, damit wir ein relativ sauberes Feld für die Verlängerung haben und die Gegner halt schon ihren angedroppt ist. Ist sehr amüsant. Was man sagen muss, ist allerdings, ein bisschen Flugerfahrung sollte man mitbringen. Es ist nicht viel, tatsächlich, aber ein bisschen sollte man noch tatsächlich mitbringen. Das könnte dann ganz wichtig sein und in gewissen Situationen auch hilfreich sein. Es ist jetzt nicht so, dass der Ball ja einfach über die Felder drüber rollen kann, sondern muss halt wirklich drauf hüpfen. Er kann schon drüber rollen. Wenn er drüber rollt, passiert aber nichts, dann werden die Felder nicht angedroppt. Der muss wirklich drauf hüpfen. Also er kann normal über den Boden rollen, da passiert dann nun bei den Feldern nichts. Egal, welche Farbe ihn zuletzt angestupst hat und auf welcher Seite er liegt, das ist vollkommen egal. Also abgesehen von der ewig langen Wartezeit, ich meine, ihr habt da sogar tatsächlich noch länger gewartet als ich das erste Mal anspielen wollte. Abgesehen davon macht es Spaß. Es ist extrem hektisch. Ich habe einiges rumgebrüllt und auch ein bisschen das Haus zusammengebrüllt. Wie Tom das immer macht. Es macht einen Heidenspaß, es ist wirklich schnell, es ist riskant, es ist, ja, es macht Spaß, es ist wirklich ein guter Modus. Du kannst ja auch keine klare Taktik aufbauen, weil da gibt's halt nicht so wie, ich bleib hinten im Backfield und versuche das Tor einfach freizuhalten, du hast halt keinen richtigen Torhüter. Klar kannst du irgendwie versuchen, in deiner Hälfte zu bleiben und die anderen zwei fahren nur in der gegnerischen Hälfte oder jagen nur den Ball hinterher. Aber es kannst du nicht dauerhaft durchziehen. Also dieses taktische Geplänkel, wie es beim typischen Fußball ist, oder bei diesem typischen Rocket League Fußball war, fällt da im Großen und Ganzen weg, weil es halt einfach nicht vorhanden. Und es ist wie Rocket League auf Red Bull. Ungefähr. Ja, genau. Es ist wie Rocket League vielleicht auf Rocket League, könnte man sagen. Genau. Man muss auch sagen, ich habe es jetzt das eine oder andere Mal jetzt schon gespielt, das Matchmaking ist, wie bei Rocket League bekannt, eigentlich ganz gut. Und auch die Spielfindung ist tatsächlich mittlerweile, da die Server ja am Wochenende abgeschmiert sind, kurzzeitig, jetzt besser. Also du findest viel, viel schneller ein Match. Vielleicht war es dann also doch kein Abschmieren, sondern sie haben ein neues Update kurz auf die Server geladen, damit es besser wird. Das kann auch sein. Es wirkte zumindest kurzzeitig wie ein Abschmieren. Sie hätten es wenigstens bekannt geben können. Das hat ein bisschen Frustration verhindert. Richtig. Als wir dann zu dritt das spielen wollten, aber... Ja. Naja, aber ist wirklich ein nicer Mode, den sie da eingefügt haben. Was noch neu dazu gekommen ist, ist ja nicht nur der Dropshot, sondern auch Rocket Labs. Rocket Labs ist quasi alle besonderen Maps. Da gibt es ja eine, die aussieht wie die Tokyo-Map, nur halt flachere Kanten. Oder auch die Spielfläche, wo du ein Tor hast, wo in der Mitte der Stab ist und links und rechts du nur ins Tor schießen kannst zum Beispiel. Diese Maps gibt es jetzt auch in der Rocket Lab Mode ohne Rumble. Das heißt, man kann auch diese außergewöhnlichen Maps spielen, ohne zwangsläufig die mit Rumble paaren zu müssen. Und ja, das ist aber eine nette Abwechslung. Aber wo bleiben dann unsere Spikes? Ich meine, dann hört doch keiner dieses erfüllende Geräusch, wenn man einen Stachel in diesen Ball rammt. Und dieses Oh Gott. Genau. Ja gut, das fällt halt bei Rocket Labs in dem Modi tatsächlich weg, aber da kannst du trotzdem diese interessanten Maps auch mal ohne diese Items fahren, was auch eine ganz nette Abwechslung ist, wobei ich sagen muss, es ist jetzt nicht mein Hauptmodi, den ich spielen werde. Ja. Da wäre ich, wenn dann Rumble oder Dropshot. Ich finde, Dropshot hat sich schon sehr gut in meinen Herzen gespielt, so was Rocket League angeht, benutzen. Also ich persönlich muss sagen, Rocket League gefällt mir am besten, wenn es schnell, chaotisch und einfach, ja, also wortwörtlich das totale Chaos ist. Ja, leider, ich habe tatsächlich geguckt gehabt, weil, wo du das gerade ansprichst, mit dem totalen Chaos, stimme ich dir hundertprozentig zu. Gerade wenn wir mal so 3 gegen 3 mit allen Spielern, die wir haben, zusammengewürfelt haben, also ohne random Mitspieler gemacht haben, haben wir es ja auch schon verschiedene Modi tatsächlich gespielt. Da habe ich auch geguckt, ob man nicht diesen Modi mit Rumble paaren kann. Leider geht das nicht. Also es wäre wahrscheinlich ultra lustig, wenn hier noch Items rumspielen. Das wäre wahrscheinlich das Bescheuerste überhaupt. Speziell, da sich der Boost ja nachlädt. Es gibt ja keine Boostfelder in dem Dropshot, sondern der lädt sich ja nach. Und solange du die Boost-Taste gedrückt hältst, lädt er ja nicht nach. Das heißt, richtig, also du hast schon Cooldown, ja. Du hast keinen Cooldown, es lädt ja nach, aber du musst halt aufhören, Boost zu drücken. Dementsprechend musst du halt doch noch ein bisschen nachdenken. Es ist nicht. Es ist einfach nicht nur hinterher in den Ball und in die andere Hälfte kloppen, sondern. Also du hast schon einen kleinen Cooldown, wenn du auf 0 runterfährst. Ja, einen kleinen Cooldown, aber dieser Cooldown wird halt verlängert, wenn du die Taste nicht loslässt. Das ist richtig. Aber ja, ich meine. Magnus, hast du noch was zu sagen zu deiner News? Ich, ja, gestern, also am 24. kam ein Dark Souls 3 Update fürs DLC. Das ist jetzt, das kommt ja 28. Dienstag. Oder? Genau. Nee, und Dienstag, da es wurde halt so jetzt viele Nerfs, Buffs. Und auch, dass du jetzt im PvP und in der Arena, also wenn man den Season Pass und das erste DLC besitzt, kann man jetzt endlich, was Leander und ich uns ewig gewünscht haben, Koop in der Arena kämpfen. Und es gibt neue Maps in der Arena, das ist auch. Genau, und es gibt noch zwei neue Maps. Einmal eine Art King of the Hill und, ja, was ist das andere? Halt verschiedene Arenen, die es aus dem Spiel, also aus dem Spiel, was man vorgespielt hat, rausgenommen wurden. Genau. Beispielsweise eine Boss-Arena oder so. Ja. Und das ist halt relativ geil. Aber ich finde es halt viel geiler, halt, dass es mit den. Dass du jetzt du machst einfach ein Passwort rein bei dir. Passwort? Also du machst halt. Ja, gerade am Spiel gerade Broforce, deshalb ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Aber naja, du musst halt ein bisschen Scheiße. Du machst ein Passwort rein und kannst dann. Genau, du machst halt ein Passwort rein bei dir und ein Kumpel macht dasselbe. Und dann kannst du halt, kann man halt so zusammenspielen. Ohne dass man jetzt auf gut Glück hoffen muss. Also Leonard, ich habe das zwar geschafft, schon mal auf gut Glück, irgendwie so 5 Maps nacheinander. Aber das war auch nur, weil da war das, ist sie noch nicht lange draußen. Okay, um das mal so in Perspektive zu rücken. Insgesamt sind tatsächlich in unserem Discord, den wir gerade nutzen zur Aufnahme, 6 Leute gelistet. Davon spielen 3 Spiele. Der Nils spielt Trials Fusion. Der Leander spielt For Honor und der. Ja, aber ich bin fertig mit meinen News. Das ist so ein Ding gegen Team. Ja, das ist ja auch. Ja, ich bin der auch Magnus fertig. Spielt gerade Broforce und Stock Constant. Die einzigen, die tatsächlich nicht spielen, sind ich, der Chris und der. Wer sagt das? Ja, jedenfalls ist es nicht zu sehen im Discord. Und der Keks. Und der Keks ist nicht mal da. Der war ursprünglich mal als Ersatz für Leander und Magnus geplant in der 2. Folge. Ja, also dementsprechend, es ist super professionell hier. Ja, aber man muss auch sagen, meistens diskutiert ihr über beispielsweise ein Thema wie VR, was mich jetzt nicht, also ich mag VR, aber es interessiert mich nicht so brennt. Hat ja deswegen auch wollte ich halt irgendwas machen, ist, ohne man sollte zu schon nicht gerade beschäftigt sein oder abgelenkt, wenn man seine News hat. Ja, aber als ich Fallout gespielt habe, meine Liste angekündigt, hat es erstens gepasst und zweitens war ich nicht abgelenkt. Ja. Genau, das wollte ich auch gerade. Ich bin weder abgelenkt noch beschäftigt, weil das ist ein. Aber ich habe ich auch nicht. Also die, die ich beschuldigt habe, die wissen das schon. Aber bevor wir es noch länger. Ja, bevor wir es noch länger rausziehen, wir haben tatsächlich fast die 2-Stunden-Marke schon erreicht. Hm. Und ja, würde ich sagen, machen wir hier erstmal Schluss, bevor es zu lang wird. Nein, ich habe noch eine ganz schnelle Speed-News. Nein. Das haben wir aus unserem Programm gestrichen, es gibt keine Speed-News mehr. Das können wir nächstes Mal wieder mit reinnehmen. Deswegen haben wir ja jede Woche einen Podcast. Okay. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Jo. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Oder wie ich sagen würde, tschüss. Dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ciao.